because our Jungs alle der Check mit Go. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. War das klar und deutlich? Und da ist er, der Communio Podcast. Ist alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla bla bla, ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 252 des offiziellen Communio Podcast. Der BVB hat gestern Abend das Wunder geschafft. 4 Tore beim Heimspiel gegen Barcelona erzielt. Ja, Mist. 1 leider in das falsche Tor, aber man kann sich eben nicht alle Wünsche erfüllen. Dortmund hat ein erstaunlich starkes Spiel gemacht. Kovac meinte, das beste Spiel, seit er da ist. Und man hat gezeigt, dass Hansi Flick auch nur mit Wasser kocht. Gereicht hat's am Ende dann aber nicht. Wer natürlich nicht mit Wasser kocht, sondern mit Gold oder mit Diamanten oder was auch immer man zum Kochen benutzt, da wo er herkommt, ist natürlich mein werter Kollege Florian Reinecke. Moin Flo, wie läuft's bei der erschaffenen Gottheit des Communio-Podcasts? Ja, also erstmal finde ich es sehr angemessen, wie ich hier begrüßt werde. Florian irritiert mich jetzt ein bisschen, ja, aber das nehme ich auch mit. Und ich tanze. Ich koche, ja, nur mit so hier Uri Geller Wasser. Nee, wie hieß denn die dieses gesegnete Wasser immer mal rausgegeben hat? Ja, das. Du meinst das dieses so, was so mit Gold angereichert ist das, und sowas? Nee, es ist irgendwie so ganz wundersame Kräfte hat. Ja. Nee, ja, schade mit dem BVB. Also es war zwischendurch nach dem 2-0, direkt nach der Pause, war ich schon gedacht, aber okay. Dann musste Benzabaini leider seine gute Leistung so ein bisschen schmälern. Denn klar kann man sagen, ist unglücklich, aber ich finde, den muss man trotzdem nicht dahin prügeln. Ne? Gibt gar keinen Grund, so auszuholen wie so ein Metzger da. Aber ja, gut. Es ist, wie es ist, Nick. Das hätte Anthony Jung natürlich besser verteidigt, so muss man so ehrlich sein. Ja, Jung kommt ja nicht in die Mannschaft. Da siehst du mal, wie stark das im Moment ist bei Werder. Ja. Deswegen Europapokal. Bevor ich es vergesse, Nick, ich muss heute noch einmal Grüße raussenden, denn heute ist auch der Geburtstag meines Erstgeborenen, ja? Florian Reinecke Junior, wie er natürlich heißt, und dementsprechend sende ich da Grüße, herzlichen Glückwunsch, großer, ja? 12. Geburtstag, 12 wird man nur einmal, Nick, ja? Im Gegensatz zu vielen anderen Jahren, ja, ich bin zum Beispiel sehr oft 29 geworden, 12 wird man nur einmal. Ja, und dann ist er ja auch schon seit einem Jahr in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, weil man wird ja auch nur einmal 11. Ja. Ich hoffe, es geht ihm gut. Hm. Aber von mir natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Ein echter Mogel ist das, aber ja. Und ja. Vielen Dank an Flo Junior, dass du uns hier den Flo, ja, Flo Senior ist ja übertrieben, du bist ja erst frische 29. Ja, so ist es. Uns hier ausleihst für die Podcast-Folge, dass er heute mit uns hier quatschen darf. Ja, der ist im Fußballcamp, deswegen hat gar keine. Das ist jetzt nicht so, dass ich dafür jetzt die Zeit mit meinem Sohn opfer. Wir werden heute Nachmittag werden wir Kuchen essen und so. Ja. Ja, ich habe auch noch Grüße so ein bisschen von Ralf, mit dem ich letzte Woche den Podcast aufgenommen habe. Der meinte, ich muss unbedingt erwähnen, wie gut unsere Tipps letzte Woche eingeschlagen haben. Also wir hatten einige Volltreffer, wenn man sich anschaut, wer so gespielt hat. Also zum Beispiel in Kramaric, Bernatson, Tabsoba Querfeld, Touré, Anton, Guerrero, Berg, die alle richtig abgeliefert haben am vergangenen Wochenende. Darf natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Tagesprogramm. Wir haben eine sehr ausführliche Hörerfrage für euch vom guten Mo. Hallo liebes Community-Team, Mo hier aus Frankfurt. Ich habe folgende Frage, und zwar habe ich die Chance, beziehungsweise Florian Wirtz ist jetzt bei uns auf den Transfermarkt gekommen und ich habe die Chance, ihn zu kaufen. Nur folgendes Problem, ich muss 2 von 4 Mittelfeldspielern loswerden. Zur Auswahl stehen Bischoff von Hoffenheim, Nebel von Mainz, Maxi Arnold von Wolfsburg und Julian Brandt von Dortmund. 2 müssen leider weg. Ich kann mich nicht entscheiden, welche genau. Eventuell auf jeden Fall Paul Nebel wegen der roten Karte. Und mich würde gerne interessieren, wen von den 4 Spielern würdet ihr verkaufen? Ja, also das würde mir sehr helfen. Vielen Dank und ja, macht weiter so. Ich höre mir gerne euer Podcast regelmäßig an. Hilft mir sehr viel. Und ja, macht weiter so. Liebe Grüße aus Frankfurt. Ciao. Ja, kommen wir erstmal zu den harten Fakten. Florian Wirtz kostet natürlich 28,54 Millionen. Wie gut er ist, wissen wir alle. 8,08 Punkte pro Spiel holt er bisher in der Saison. Tom Bischoff dann bei 11,88 Millionen, 6,04 Punkten pro Spiel. Paul Nebel 10,17 Millionen, 5,41 Punkte pro Spiel. Maxi Arnold bei 12,16 Millionen und 4,84 Punkten pro Spiel. Und Julian Brandt bei 11,34 Millionen und 4,38 Punkten pro Spiel. Und natürlich, wie schon erwähnt, Paul Nebel hat die gelb-rote Karte gesehen und wird jetzt am 30. Spieltag definitiv ausfallen. Entsprechend, ja, ist er dann der erste Verkaufskandidat, Flo, oder wen würdest du von da abgeben? Von ja, ich denke fast schon, ne, weil wir haben halt nur noch 5 Spiele. Wenn davon eins fehlt, dann ist es natürlich schwierig. Allererster Verkaufskandidat für mich wäre allerdings Julian Brandt. Also das wäre die erste Entscheidung, die ich treffen würde. Ich würde Brandt abgeben, 11,34 Millionen. Der Marktwert hat sowieso nicht so gut gepunktet, wie man sich das vielleicht bei ihm erhofft hat. Und ich ja auch, also ich hatte ja Brandt durchaus für eine richtig krasse 200-Punkte-Saison auf dem Zettel. Er steht jetzt bei 105, das wird er nicht mehr erreichen in den letzten 5 Spielen. Da müssen wir, glaube ich, das ist kein Geheimnis. Und dann ist es auch so, wenn wir vielleicht ein bisschen was vorwegziehen, wenn wir später über Dortmund sprechen, Dortmund gegen Barcelona, haben wir schon gesagt, wirklich gutes Spiel, dieses gute Spiel mit Julian Brandt auf der Bank, System ein bisschen umgestellt, Vierer Mittelfeld und dann vorne im Prinzip Adeyemi und Bayer hinter Gyrassi. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der BVB auch so weiterspielt. Und dann wird es einfach sehr, sehr schwer für Julian Brandt überhaupt in die Startelf zu kommen, weil in diesem System, er müsste im Prinzip die Bayer- oder Adeyemi-Rolle spielen. Da fehlt ihm so ein bisschen die Schnelligkeit. Und um dann neben Groß im Vierer-Mittelfeld zu spielen, das ist, glaube ich, nicht seine Position. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch, was seine Startelf-Aussichten angeht fürs Saisonfinale, weil Kovac wird jetzt auch nicht mehr allzu viel ausprobieren, wenn er jetzt sieht, das funktioniert und das hat wirklich sehr gut funktioniert gegen Barcelona, glaube ich, sehen wir das erstmal in dieser Form. Deswegen Brandt ganz klar der erste Verkaufskandidat. Nebel punktet halt besser als Maxi Arnold, ist ein bisschen günstiger. Also zwischen den zwei ist so ein bisschen, dass ich zwischen diesen zwei schwanke, wen ich dann abgeben würde. Ob man das eine frisst, das eine Spiel von Nebel jetzt, ist relativ klar, dass er dann gesetzt ist. Auf der anderen Seite, Mainz hat ein Schocker-Restprogramm. Also jetzt das Heimspiel gegen Wolfsburg und dann gibt's noch ein Auswärtsspiel in Bochum. Das sind eigentlich die zwei Partien. Wolfsburg fehlt Nebel und sonst gibt's auswärts nach München, Heimspiel gegen Frankfurt und dann kommt Bayer Leverkusen am 34. Spieltag. Und das wäre dann letztlich der Grund, dass ich sagen würde, ich glaube, Nebel und Brandt sind die zwei. Ja, kann ich nur vollumfänglich mitgehen. Also alles, was du gerade gesagt hast, auch die Ausführungen zu Nebel und Mainz. Wobei man dazu sagen muss, dass Nebel zuletzt in den schwierigen Partien sogar noch ein bisschen besser gepunktet hat. Also da besteht schon Potenzial auf Punkte, aber mit der Gelbsperre jetzt auf jeden Fall jemand, den man da abgeben muss, denke ich. Ja, und Leverkusen am letzten Spieltag muss gar kein Nachteil sein, ne? Ich würde, ganz ehrlich, wenn die halt sicher Zweiter sind und also ich glaube, das ist schon das wahrscheinlichste Szenario, und dann an so einem 34. Spieltag vielleicht ein etwas lauer Sommerkick und Mainz kommt mit dem Messer zwischen den Zähnen, weil es in irgendeiner Form, es wird sehr wahrscheinlich ja um irgendeine europäische Platzierung gehen für die Mainzer, dann weiß ich nicht, ob ich nicht sagen würde, ach, Leverkusen ist schon so gedanklich ein bisschen im Urlaub, letzte Pflichtspiel der Saison. Also nur wir wissen es halt jetzt nicht. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und dann wäre ich bei Nebel und Brandt. Genau, also bin ich auf jeden Fall auch dabei. Kann so ein bisschen vorwegnehmen, ich habe im Skript für später das Wort Vizemeistermacher bei Mainz reingeschrieben. Okay. Das passt ja zum 34. Spieltag. Aber da sind wir noch nicht. Wir fangen nämlich woanders an. Und damit lass uns doch in die Spieltagsanalyse starten, bevor wir später zur Top 3 der Woche kommen. Da vielleicht nochmal vorweg, was mir gerade noch eingefallen ist. Wir sind bei der Top 3 der Woche beim Thema hier drohen Gelbsperren und wer kann profitieren. Darauf gesehen, ein Spieler, den wir nicht haben, wo wir noch nicht draufgegangen sind, ist, dass Pascal Groß bei 4 Gelben steht. Da könnte Brandt natürlich als Ersatz wieder spannend werden. Wobei ich auch da wahrscheinlich, wenn Groß gesperrt ist, ist dann auch mit Chukwuemeka und so natürlich trotzdem viel Konkurrenz würde da. Würde ich auch eher so sehen, für die Position, die Groß spielt. Ja. Und das vielleicht noch vorweg, 43 Spieler, deswegen haben wir es aufgegriffen, es ist eine Menge, 43 Spieler insgesamt in der Bundesliga, die von einer Gelbsperre bedroht sind, also mit 4 oder 9 gelben Karten dastehen. Das ist also ein großer Fundus, werden wir noch einige Gelbsperren sehen im Saisonfinale. Ja, wovon wir uns jetzt leider verabschieden müssen, da hat uns der gute Hardcore einen Strich durch die Rechnung gemacht, da haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, ist, dass jemand 15 Gelbe erreicht, beziehungsweise Kor könnte natürlich 15 Gelbe erreichen, wäre dann aber erst nächste Saison gesperrt. Also er hat jetzt am 29. Spieltag keine Gelbe mehr bekommen. Das heißt, müsste jetzt in 5 Spielen 5 Mal Gelb sammeln und dann wäre er am ersten Spieltag gesperrt. Gelbsperren gehen nicht rüber in die neue Saison. Ach so, dann relativ sicher meine ich, dass das nicht der Fall ist. Dann ist das ja sowieso egal, aber bisschen schade. Also es hätte mich ja schon gefreut, wenn Kor jetzt nochmal so richtig den Sprint eingelegt hätte bei den Gelbsperren, bei den gelben Karten. Aber gut, gehen wir weiter, kommen zur Spieltagsanalyse und wir starten rein mit Leipzig gegen Holstein Kiel. Achtung an der Stelle, wir sind am Samstag, weil durch den Karfreitag es kein Spiel am Freitagabend gibt. Wir sind bei 3 Sonntagsspielen dann und der Samstag ist wie üblich. Das heißt natürlich für euch auch, ihr müsst erst am Samstag um 15.30 Uhr, also am Samstag im Plus sein um 15.30 Uhr und auch bis dahin erst eure Aufstellung gemacht haben. Achtet so ein bisschen drauf, gerade wenn ihr Freitag nochmal einkaufen wollt, dass ihr nicht Freitagabend im Plus sein müsst, sondern eben am Samstag. Sold Löw hat bei den Sachsen einen richtig guten Start hingelegt und steht jetzt schon vor dem ersten Rekord. 3 Bundesliga-Siege zum Karrierestart, bisher ausschließlich Julian Nagelsmann gelungen. Den Rekord könnt ihr also einstellen, sind jetzt 2 gewesen. Die Störche wollen es ihnen aber schwer machen. Leipzig muss richtig offensiv agieren und Tore schießen, denn Kiel hat bisher in jedem Auswärtsspiel diese Saison getroffen. Das gelang sonst keinem anderen Team. Also nicht mal Bayern oder Leverkusen oder so haben es geschafft, in jedem Auswärtsspiel ein Tor zu erzielen. Die Leipziger müssen dabei auf den offensiven Spielmacher verzichten. Xavi Simmons hat, kommen wir wieder zum Thema, gerade eine Gelbsperre sich eingehandelt und wird jetzt ausfallen für diesen Spieltag. Außerdem Hendricks, Schlager und Nusa relativ sicher draußen. Hassan Uwedraogo ist ins Teamtraining voll eingestiegen, könnte dann dadurch am Wochenende ein Kaderkandidat sein. Für die Startelf ist er wahrscheinlich noch kein Thema. Könnte natürlich auch sein, dass er nach dem langen Ausfall auch nochmal 1-2 Wochen kriegt im Teamtraining, bevor er dann auf die Bank geht. Ich könnte mir aber vorstellen, gerade mit dem Simmons-Ausfall, dass man da vielleicht ein Kreativspieler wie Uwedraogo ganz gerne nochmal mitnimmt, um ihn vielleicht auch nur 5 bis 10 Minuten zu spielen. David Raum hat das letzte Spiel mit muskulären Problemen verpasst. Da hatte Löw aber gesagt, das sei eine, Zitat, Vorsichtsmaßnahme gewesen. Gehe also davon aus, dass er diese Woche wieder einsteigen kann. Der war jetzt zum Wochenstart im individuellen Training. Das gilt genauso für Willi Orban, der ebenfalls mit muskulären Problemen gefehlt hat. Außerdem Klostermann und Kampel bei dem individuellen Training. Was die haben, ist nicht bekannt. Die Rückkehr zur Viererkette unter Löw hat sich gelohnt und ganz plötzlich funktioniert auch Riedle Baku wieder besser. Ich bin ja schockiert, dass Riedle Baku kein Rechtsverteidiger ist. Das ist quasi genau mein Thema. Hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht am letzten Wochenende. Ist quasi, macht mich als Fußballfan ein bisschen traurig, aber als jemand, der Baku eigentlich ganz gerne mag, aber eben vor allem in den offensiven Rollen, natürlich cool, dass er da dann jetzt wieder eine gute Leistungsentwicklung hat. Glaube halt nicht, dass er damit dann für die deutsche Nationalmannschaft nochmal richtig spannend wird, weil man halt eben auf den Offensiven gerade so eine zentral fokussierte Rolle hat, man sehr viele Alternativen. Wir hatten kürzlich auch Castello Keba empfohlen. Da glaube ich jetzt, dass sich das schon wieder erledigt hat, diese Empfehlung. Ich hatte nämlich eigentlich drauf gesetzt, dass Löw ihn mit seinem guten Spielaufbau eigentlich eher in der Zentrale vor Bichabü sieht. Der durfte jetzt aber als Innenverteidiger starten und Lukeba musste auf den linken Flügel raus, um David Raum zu ersetzen. Von daher gehe ich davon aus, dass Bichabu wahrscheinlich Innenverteidiger-Stammspieler ist einfach aktuell. Ja, obwohl Lukeba einen Rabona-Pass gespielt hat, müsste das nicht reichen. Hast du das gesehen, Nick? Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber kuriose Situation, weil es in Höhe der Mittellinie einfach völlig ohne Not einfach 30 Meter Rabona-Pass gespielt hat. Der aber angekommen aber ist. Der aber angekommen geil. Ist. Ja. Also bin ich immer, also werde ich nie verurteilen, finde ich immer geil. Ja. Okay. Es gibt so einen Short in der Bundesliga-App, wenn ihr das gucken wollt. Da gibt es auch so einen Videobereich. Short in dem Skill-Bereich ist, glaube ich, dieser Pass drin, wenn ihr das gucken wollt. Ist bestimmt auch, wenn ihr schnell genug seid, noch in den Abstellungen zu den Spieltagshelden als Top-Skill, da ist das bestimmt auch mit dabei. Ja, bin ich mir nicht sicher. Würde mich wundern, wenn nicht, aber wer weiß. Kommen wir zurück zur möglichen Startformation. Willi Orban dürfte, wenn er fit ist, wahrscheinlich für Klostermann in die Startelf zurückkehren. Wie gesagt, trainiert noch individuell. So genau ist das gerade nicht vorhersehbar, wer da dabei ist. Sehr spannend finde ich, dass Vermeeren und Seiwald sich im Duo relativ gut gemacht haben. Also die haben es ja alleine immer nicht so richtig geschafft, diese Spielmacherrolle auszufüllen, egal wer da an der Seite stand. Aber zusammen hat es jetzt relativ gut funktioniert, finde ich. Vielleicht machen zwei halbe Spielmacher auch einen ganzen Spielmacher. Kann man vielleicht so addieren. Mit der aktuellen Form sieht es auf jeden Fall so aus, als wäre die Aufholjagd nach oben noch längst nicht beendet. Frankfurt nur 3 Punkte weg, Platz 3 also möglich. Aktuell steht man auf Rang 4, entsprechend die Champions League-Qualifikation hier das klare Ziel für die Leipziger und auch aktuell nicht unrealistisch. Für die Störche haben wir einige Ausfälle wieder. Holtby höchstwahrscheinlich immer noch raus, Pichler, Kilati. Bei Erras haben wir keinen genauen Stand, wie die Trainingsrückkehr ist, aber es gab auch noch keine positive Meldung. Von daher würde ich ihn auch erstmal noch als Ausfall zählen. Kleine Bekel und Nekic gilt quasi das Gleiche. Die sind auch so halb im Training, aber wir wissen nicht so genau, wie es aussieht. Da würde ich drauf warten, dass eine positive Info kommt, bevor ich da sage, die sind wieder fit. Skripski kam mit Rückenproblemen nur von der Bank im letzten Spiel. Da ist fraglich, wie der Stand ist. Also ich gehe davon aus, er wird dann mindestens Bank auch diese Woche wieder hinkriegen, aber wissen wir nicht. Thomas Dehne im Tor trainiert angeschlagen, ein bisschen weniger, aber ist trotzdem in Ordnung. Ich gehe davon aus, er spielt. Komenda und Becker mussten beide mit Kreislaufproblemen ausgewechselt werden. Ich weiß nicht, ob das Wasser nicht gut war in Kiel gerade oder was da das Problem war. Aber auch da natürlich zweimal fraglich, auch wenn ich da davon ausgehe, dass Kreislaufprobleme sich fürs kommende Wochenende nicht auf die Startelf auswirken. Das Spiel gegen St. Pauli begann eigentlich ordentlich. Man war im Duell drin, konnte sogar in Führung gehen und man hat dann aber immer mehr die Kontrolle verloren. Man hat in der Nachspielzeit dann noch dieses wirklich dämliche Eigentor bekommen. Es ist halt richtig, richtig hart, vor allem für die Moral. Der Punkt hätte jetzt nicht so krass viel geändert, wobei man natürlich sagen muss, dass 2 Punkte weniger für St. Pauli im Abstiegsrennen einiges geändert hätten, die jetzt 7 Punkte vorm Relegationsplatz stehen und 9 Punkte vorm 17. Platz, 11 Punkte vor Kiel. Das ist natürlich wirklich ein harter Abstand. Es wären 8 gewesen, wenn Kiel das Remis geschafft hätte. Das ist schon richtig, richtig bitter. Wenn Kiel gewonnen hätte, wäre es natürlich noch deutlich weniger. Also es ist wirklich, hart, dass man das Spiel am Ende sogar noch verloren hat. Aber halt auch wirklich einfach selbst moralisch einfach kein guter Moment, um dieses Spiel so spät und so dämlich abzugeben. Vollkommen dämlich. Also ich weiß auch nicht, es gibt ja im Englischen dieses Sense of Urgency, ne, Nick? Ich weiß nicht, wie man das übersetzen würde, aber wie man da so sagen kann, och, ich kläre den mal gleich von der Linie, mal sehen. Und dann irgendwie das völlig stressfrei so macht, dass der Ball dann hinter der Linie ist, verstehe ich nicht so ganz irgendwie. Es sah sehr entspannt aus, wie das da gelaufen ist bei Geschwill. Ja, also das war wirklich, wirklich dämlich. Hätte Geschwill geschwinder machen müssen, sage ich mal. Ja, also Kiel braucht jetzt wirklich, wirklich Siege. Das Thema haben wir schon immer. Gegen St. Pauli hätte man auf keinen Fall verlieren dürfen. Wir haben letzte Woche schon gesagt, statistisch hat es noch niemand geschafft, sich mit so vielen Punkten, wie sie jetzt haben, in der Bundesliga zu halten. Der Stand ist jetzt halt auch leider weiterhin so der Fall. Super spannend finde ich, dass halt Bernhardsson wieder stark unterwegs ist. Rosenboom macht auch so ein bisschen Lust. Was ich wirklich kurios finde, ist, dass Rapp Karl Johansson so lobt für seinen Einsatz, hat bei der U23 und im Testspiel Spielpraxis gesammelt und so. Und dann fällt Seitz aus und trotzdem setzt er auf Ivesic zentral, obwohl er mit Johansson ja quasi nochmal so einen Abwehrkoloss hat wie Seitz und das wirklich hätte positionsgetreu ersetzen können, hat er sich aber, oder beziehungsweise Spielertypen getreu ersetzen können, positionsgetreu war es ja, hat er sich aber anders entschieden, ist vielleicht auch ein Statement in Richtung, Entwicklung im Sommer, weiß ich nicht, Ist auch jetzt erstmal egal. Seitz kehrt zurück. Auf der Halbposition rechts sollte Becker ausfallen, wäre Ivesic sowieso erster Ersatz. Man dreht ja nach rechts meist ein bisschen offensiver auf. Wäre dann da so, dass Ivesic wahrscheinlich reinrückt. Auf der linken Seite, wenn Commander ausfällt, da könnte es dann natürlich sein, dass man vielleicht Johansson setzt neben Seitz. Aber auch da würde ich tendenziell aktuell eher Ivesic als ersten Auffüller erwarten. Geschwill, du hast es gerade schon angesprochen, das Eigentor war wirklich dämlich, aber auch unabhängig davon hat das nicht unbedingt gut gemacht. Von daher erwarte ich nicht, dass Geschwill zeitnah wieder in der Startelf-Rotation eine Rolle spielt. Bei den Spielern bin ich bei Leipzig vor allem erstmal bei Nedeljkovic, der es richtig gut gemacht hat, finde ich. Weiterhin einfach richtig gut unterwegs, 3,45 Millionen. Vermehren für 2,31 Millionen bringt eine richtig gute Preis-Leistung. Christoph Baumgartner, für mich derjenige, der als Auffüller für Xavi Simons höchstwahrscheinlich reingeht. Da würde ich erwarten, dass man den jetzt auf jeden Fall holen kann. Uedraogo für 590.000, natürlich jemand, wo ich sage, den hole ich jetzt. Der könnte halt irgendwie spannend werden, zumindest in der Rotation, auch wenn Simons und Baku sich als Duo dann nach der Sperre auf jeden Fall wieder reinsortieren sollte. Aber vielleicht als Einwechsler spannend. Bei Kiel, David Seitz, 1,49 Millionen. Tolkien für 710.000 scheint aktuell in der Startelf zu sein, muss vor allem Werbung für sich machen. Also für Kiel geht es ja wahrscheinlich runter. Tolkien hat viel Geld gekostet, ist US-Nationalspieler. Ich weiß nicht, ob der unbedingt in die zweite Bundesliga gehen will. Also der muss vielleicht auch nochmal ein bisschen für sich werben, um im Sommer nochmal einen Wechsel zu finden. Und dann natürlich Dauerempfehlungen. Zum einen Alexander Bernhardsson, 2,66 Millionen, hat einen Lauf mit seinen Toren, ist richtig gut drin. Und Steven Skripski für 3,4 Millionen finde ich auch spannend, wenn er nur wegen Rückenproblemen auf der Bank saß. Würde ich erwarten, dass er jetzt kommendes Spiel wieder in der Startelf ran darf. Und dann, mit seinen aktuellen Punkten ist das natürlich auch eine gute Empfehlung. Beim Ergebnis, ich bin das erste Mal wirklich verzweifelt, wenn du wirklich selbst so Spiele, wo du gut drin bist und wo du es eigentlich gut mitmachst, sogar in Führung gehst, so wirklich absurd bescheuert wegwirfst, wirklich in alle Richtungen, zum einen spielerisch und dann noch mit so einem Eigentor, dann bleibt für mich einfach wenig übrig, wo ich bei Kiel noch dran glauben kann. Ich tippe auf einen 3-1-Sieg für Leipzig. Ja, ich bin hier beim 2-0 und würde damit also sagen, das ist jetzt der Moment, wo Kiel auswärts nicht trifft. Ja, jetzt kommt alles zusammen, jetzt klappt nicht mal das. Das wäre, da wird ja wirklich selbst das letzte Kieler Identifikationsfünkchen diese Saison würde verloren gehen. So ausgerechnet gegen Leipzig wäre natürlich passend, ne? Ja, so ist es. Dann kommen wir zum nächsten Samstagsspiel. Der FCH empfängt den FCB. Das ist ein spannendes Duell bei Heidenheim und Bayern. Ja, die trafen sich letzte Woche quasi Brüder im Geiste. Beide haben Punkte abgegeben. Heidenheim in Frankfurt verloren, Bayern gegen Dortmund nur Remis gespielt. Aber die Konkurrenz zumindest nach unten hin genauso gepatzt. Das heißt, der Abstand bleibt gleich. Das Einzige, was war bei Heidenheim natürlich nach oben. Wir hatten das Thema gerade. St. Pauli hat gewonnen, hat den Abstand vergrößert. Aber zumindest zu den direkten Abstiegsplätzen hat Heidenheim keinen Raum verloren auf Bochum und Kiel. Und dazu kommt, dass das Spiel eine ganz besondere Vorgeschichte hat. Die Bayern hier letzte Saison auch sehr überraschend Punkte abgegeben in Heidenheim. Erst ein einziges Mal gespielt, 2-0 geführt, 2-3 verloren. Es war das größte Comeback jemals, das ein Aufsteiger gegen die Bayern geschafft hat. Also 2 Tore Führung noch zu einem Sieg umgedreht, hat sonst noch nie jemand geschafft, der in die Bundesliga gekommen ist. Ja, bin ich mal gespannt, ob der gute Flo glaubt, dass das diese Saison wieder passieren kann. Naja, man darf nicht vergessen, Heidenheim letztes Jahr und Heidenheim dieses Jahr sind einfach völlig unterschiedliche Sachen. Ne? Wenn man denkt, Kleindienst beste Dingschi, das waren da Protagonisten. Die werden alle nicht spielen für Heidenheim am Wochenende. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Wo wir noch nicht ganz sicher ist, ist es, wie es bei Honsack und Schiff-Schiwaze aussieht. Die haben beide gefehlt in Frankfurt. Da hat er jetzt Frank Schmidt sich erstmal nur schon zu Frankfurt gesagt, wird eng für diese Partie. Könnte man natürlich rein interpretieren, wenn es eng wird für Frankfurt, dass es vielleicht reicht, um dann gegen die Bayern wieder zu spielen. Aber da müssen wir abwarten, wie die Woche in Heidenheim läuft und dann im Zweifel wahrscheinlich bei der PK, die Donnerstag stattfinden wird, weiß man dann schon mehr, was die beiden angeht, denn gerade Schiff-Schiwaze wäre natürlich jemand, der dann auch sofort in die Startformation rücken würde, wenn es denn so käme, dass er wieder spielen kann. Ansonsten muss man sagen, letztlich chancenlos in Frankfurt. Jetzt kommt der nächste dicke Brocken. Also Frank Schmidt hat personell das Ganze ein bisschen so eingestellt, auch vermutlich, weil Shivchivadze eben gefehlt hat, dass es defensiver war als in der Regel von der Ausrichtung her. Das heißt, er hat Beck weiter nach vorne gezogen, hat dann neben Pieringer eigentlich gar keinen echten zweiten Stürmer gehabt. Also es hat eigentlich niemand sozusagen Shivchivadze ersetzt, sondern Beck ist nach vorne gerückt. Er hat Gimba aus der Dreierkette geholt ins defensive Mittelfeld. Natürlich auch alles Sachen, die jetzt möglich sind gegen die Bayern. Das heißt, es könnte auch hier sein, dass wir eigentlich eine eher defensive Ausrichtung sehen werden. Sollte er sich anders entscheiden, also Beck dann wieder eher eine Position weiter zurückziehen, dann würde Gimba zurückgehen in die Dreierkette. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass Manon Busch, der da in Frankfurt begonnen hat, raus müsste. Und vorne wäre dann Platz, beispielsweise für ein Conte, sollte es eben bei Shivchivadze dann noch nicht funktionieren. Ansonsten rechne ich da eigentlich nicht mit weiteren Wechseln bei Heidenheim. Bei den Bayern ist klar, es sind erstmal einige Verletzte, Davis, Musiala, Ito, vermutlich auch Neuer, also gehe ich sehr sicher von aus, Upamecano, die werden nicht mit dabei sein. Und sonst hängt personell natürlich auch viel davon ab, wie läuft das Spiel in Mailand, kommen neue Verletzte dazu, wer kann sich vielleicht in den Vordergrund spielen. Gibt es eine Wachablösung in der Innenverteidigung, wo sich Min Jae Kim doch sehr dafür anbietet, dass er vielleicht mal die Bank eher ein bisschen wärmen kann, als, ich sag mal, die Fanherzen der anderen Mannschaft zu erwärmen mit der Art und Weise, wie er im Moment Fußball spielt. Das ist extrem fehleranfällig. Ich habe irgendwo jetzt die Statistik, ich glaube, bei dem berühmten Opta Franz gesehen, dass kein Innenverteidiger in der Bundesliga so viele Fehler hat, die zu Gegentoren geführt haben, wie Min Jae Kim in dieser Saison. Das deckt sich auch so ein bisschen mit den individuellen Empfinden, wie es im Moment aussieht. Problem für Kompanie ist natürlich, er hat eigentlich nur noch die Option, Stanisic in die Mitte zu ziehen. Und dann hat er schon wieder ein Problem auf der linken Verteidigerposition, weil dann müsste er da eigentlich Guerrero spielen. Ich bin sehr gespannt, was er heute bei Inter macht. Ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass wenn er eine Lösung findet, die funktioniert, die in Mailand funktioniert, dass sie dann auch am Wochenende zum Einsatz kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht zum Saisonfinale nochmal was sieht, dass Goretzka nochmal in die Innenverteidigung geht. Das haben wir ja schon gesehen. Pavlovic jetzt wieder im Kader. Palinha hat ja auch so ein bisschen gedrängt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig super gut hat Goretzka zuletzt auch nicht gemacht. Und hat ja im Aufbau sowieso so eine Innenverteidigerrolle inne. Vielleicht ist das auch eine Option, dass man da Kim vor allem vielleicht, also gerade wenn man es jetzt gegen Mailand schafft zu gewinnen, vielleicht in der Bundesliga dann sagt, okay, am Wochenende, wir geben Kim mal die Pause, die er braucht und lassen dann da Goretzka mal hinten starten. Ja, also bei Kim bin ich mir im Moment gar nicht sicher, ob das die Pause ist, die er braucht oder ob es einfach, ob es qualitätmäßig einfach jetzt vielleicht auch ein Problem ist, das weiß ich nicht. Na, mein Problem ist, ich bin sowieso nicht der größte Kim-Fan, von daher kann ich da der verteidigend nicht so viel sagen, aber es ist halt schon so, der ist seit Wochen, also immer wieder wird gesagt, der ist verletzt, der pausiert im Training, der ist angeschlagen, was auch immer. Ist ja sogar mal ausgefallen zwischenzeitlich, wo dann Dyer Upamecano eine Woche gespielt haben. Also der ist anscheinend nicht fit. Max Eberl hatte jetzt gesagt, es wäre irgendwie wie jeder andere halt auch, wäre er zum Saisonende nicht bei 100% oder irgendwie sowas. Aber es wirkte in den letzten Wochen schon so, als wäre das ein bisschen mehr als nur nicht mehr voll frisch wie im Sommer. Also der ist schon auch, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt hilft ihm dabei, wieder in Form zu kommen, wenn du sagst, du gibst ihm eine Woche Pause oder ein Wochenende Pause, aber ich denke halt, wenn es eine andere Option gibt, die funktioniert, dann gibt es jetzt in den letzten, es sind halt nur noch 5 Spiele, wenn da was funktioniert, dann wird es erstmal so bleiben, aus meiner Sicht. Ist halt die Frage, ob Kompanie überhaupt was anderes findet, was irgendwie funktioniert. Ja, da werden wir sicherlich heute Abend beim Interspiel vielleicht schon ein bisschen mehr wissen. Klar ist, gerade offensiv kann es im Vergleich zu heute sicherlich am Wochenende einiges an Rotation geben. Ich glaube, da sind die Bayern auch selbstbewusst genug zu sagen in Heidenheim. Wir haben jetzt Leute, die sich aufgedrängt haben, Gnabry und Guerrero beispielsweise mit ihren Treffern und ihrer Spielweise nach Einwechslung gegen Dortmund. Die haben ihre Position verbessert. Gerade Gnabry, der an beiden Toren im Prinzip entscheidend beteiligt war mit einem sehr schönen Dribbling. Gut, jetzt muss man sagen, Niklas Süle, der hatte, glaube ich, noch die Jubiläumsfolge ein bisschen im Kopf, wo er sich im Hausflur bei mir verirrt hatte. das sah vor dem Gnabry-Tor schon, also den Laufweg muss er mir mal in einer ruhigen Minute erklären, warum er da Gnabry die Mitte aufmacht, um den Weg nach außen auf den schwachen Fuß zuzustellen. Das war irgendwie extrem komisch verteidigt von Süle, und mit komisch meine ich in dem Fall wirklich richtig, richtig schlecht. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, Gnabry hat seine Position verbessert, Coman steht wieder zur Verfügung, also Kompanie hat auf jeden Fall jetzt wieder mehr Optionen, vorne mehr zu wechseln. Ist dann auch die Frage, wie oft beispielsweise ein Thomas Müller spielt oder ob es dann quasi auch mal eine Ausstellung gibt, wo es diese klare Zehnerrolle in dieser Form vielleicht nicht 1:1 geben wird. Auch das halte ich für absolut möglich. Pavlovic ist zurück, das hast du schon angesprochen. Auch er ist dann jemand, muss man natürlich sehen, pfeifrisches Drüsenfieber. Also ich freue mich sowieso, dass er so schnell wieder zurück ist. Das ist halt immer ganz schwer absehbar und dauert teilweise deutlich länger als die Pause, die Pavlovic einlegen musste. Wie sehr er aber trotzdem in der Lage ist, jetzt so ein Spiel mal über 60, 70 Minuten schon zu gehen, das ja, muss man dann sehen, wie es aussieht. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Also ich bin ganz ehrlich, Heidenheim würde ich jetzt eher vermeiden vor diesem Spiel. Generell hat Adrian Beck ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde, mit 1,93 Millionen. Das kann man auf jeden Fall machen. Auf Bayern-Seite würde ich Kim verkaufen. 10,25 ist sowieso eigentlich zu teuer für das, was er bringt. Und ich habe halt im Moment den Eindruck, dass es sein könnte, dass er auch ja, von den letzten 5 Spielen nicht mehr so viele von Anfang an macht, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Also da würde ich eher abspringen. Pavlovic 7,35 ist kein Schnäppchen, aber kann man drauf setzen, dass er Minuten bekommt im Finale, dann wird er mindestens im Marktwert steigen und auch sicherlich einen oder anderen gute Comunio-Spiel machen, da gehe ich von aus. Serge Gnabry für 10,32 kann man im Moment drauf aufsteigen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er in Heidenheim in der Startelf steht. Und Gnabry ist ein Spieler, der auch immer mal mit Serien und dann auf einmal sehr torgefährlich ist. Das Tor war sehr gut gemacht, dieser Abschluss in die lange Ecke, das hat er eigentlich ziemlich gut drauf. Also Gnabry finde ich nicht unspannend im Moment. Und wenn ihr den einzigen Bayern-Spieler, der dran riechen könnte an der Startelf, der sehr, sehr günstig ist, das ist Sacha Boey für 1,8 Millionen. Ja, gerade so ein Spiel wie in Heidenheim, je nachdem wie, ja, lass sie mal in Mailand in über 120 Minuten gehen, Conny Leiner rauf und runter die Linie, und dann wird es schon eng an Alternativen für den Rechtsverteidigerposten, und warum nicht mal in Heidenheim dann Sacha Boey auspacken. Für 1,8 Millionen würde ich ihn zumindest mal in Kader holen bei mir, ja, wenn ich das Geld irgendwie rumliegen hätte. Ja, bei Gnabry muss man halt so ein bisschen aufpassen, auch wie es halt heute Abend dann in der Champions League aussieht, da wisst ihr dann schon mehr als wir. Ich könnte mir auch gut vorstellen, nach der Topleistung, vielleicht sehen wir Olisee Gnabry am Wochenende, heute Abend, und dann am Wochenende Sané Coman oder so. Ist ja durchaus so, dass man da sagen kann, die sind beide richtig gut. Vielleicht heute Abend dann wirklich sogar so krass, dass man sagt, Olisee Guerreiro und Gnabry, und am Wochenende dann Sané, Müller und Coman oder so. Also das ist alles möglich. So ein bisschen müsst ihr ein bisschen schauen, halt auch je nachdem, wer wann ausgewechselt wird, wer wie gut spielt. Wenn sie ausscheiden, gibt es sowieso wenig Rotationsgründe am Wochenende und so. Also so die klassischen Dinge kennt ihr ja alle. Ja. Gut, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, wird eine klare Sache. 3-0 für die Bayern. Was ich noch nachreichen wollte, ist noch ein Heidenheim-Ding. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, wir haben tatsächlich niemanden davon in unserer Top 3 am Wochenende. Aber Fokus heute sind ja Gelbsperren und gelbe Karten. Wir hatten vorher das Thema, dass wahrscheinlich es wieder zu einer normalen Dreierkette geht und Manu Busch dann derjenige ist, der da vielleicht leiden muss. Kann sich aber so ein bisschen Hoffnung machen, dass dann im Saisonfinale nochmal Chancen winken. Benedikt Gimba steht bei 8 gelben Karten, also da braucht noch 2, aber ist halt, sammelt auch ein bisschen mehr. Omar Traoré hat jetzt die Sperre erst abgesessen, aber Mainka und Siersleben, beide bei 4 gelben Karten. Also da durchaus die Möglichkeit, wenn da im Saisonfinale jemand rausfliegt, dass dann Busch natürlich auch nachrückt. Ja. Zum Spiel, ja, ich erwarte es ähnlich deutlich. Ich glaube, dass die Bayern defensiv zu wackelig sind, um die 0 zu halten. Aber am Ende ist es dann halt ein 1-4 statt ein 0-3 bei mir. Bin da also mit dir sehr auf einer Wellenlänge. Kommen wir zum nächsten Samstagsspiel. Der SC Freiburg empfängt die TSG Hoffenheim. Und da steht eine große Frage im Raum. Und zwar, wer von den beiden kann jetzt eine Serie starten? Die Negativserien haben beide abgeschüttelt. Freiburg nach 5 sieglosen Spielen und Hoffenheim nach 4 sieglosen Spielen am vergangenen Spieltag endlich wieder gewonnen. Jetzt ist halt die Frage, ja, wer schafft es vielleicht, einen zweiten Sieg zu holen? Maximal einer kann das hinkriegen, könnte natürlich auch ein Remis sein. Und da dann mit einer Positivserie in die letzten 4 Saisonspiele gehen. Freiburg muss dabei verzichten auf Junior Adamu, der es eigentlich im Sturm gar nicht so schlecht gemacht hat, jetzt 2 Spiele. Lob bekommen hat, gut gearbeitet hat, er hat natürlich nicht getroffen. Das ist leider ein Thema bei Adamu oder generell beim Freiburger Sturm. Aber er hat es eigentlich gut gemacht. Jetzt fehlt er gelb gesperrt wegen einem absolut dummen Foul. Total unnötig, einfach im Mittelfeld rausgetreten. Ich verstehe es nicht. Also der Junge, der macht sich wirklich so viel selbst kaputt. Das frustriert mich total. Aber ja, der wird auf keinen Fall spielen. Ogbus, Trey und Atubolu sind ebenfalls noch raus. Atubolu ist wieder im Teiltraining. Aber da sieht es aktuell nicht so aus, als wäre er zeitnah wieder eine Option. Schuster hat vor dem letzten Spieltag gesagt, es besteht, Zitat, Hoffnung, dass es für das ein oder andere Spiel reichen kann. Das heißt, ich gehe davon aus, man peilt an, frühestens 32. Spieltag, eher 33. oder 34. Spieltag, vielleicht nochmal ein Atubolu-Spiel, vorher eher nicht. Röhl zuletzt noch gefehlt nach seiner Erkrankung und mit so ein bisschen Problemen am Fuß, das war er einfach noch nicht fit genug. Dingchi hatte muskuläre Probleme, ist auch ausgefallen, da ist fraglich, ob die beiden wieder zurück sind. Ich gehe davon aus, dass beide Kaderkandidaten sind. Aber bei Röhl erwarten wir seit 3 Wochen, dass er Kaderkandidat ist und so richtig kommt er nicht zurück. Also den scheint es wirklich ordentlich erwischt zu haben, was die Gesundheit angeht. Und muskuläre Probleme wissen wir alle, wenn sich das weiterzieht, ist immer schwierig. Sportlich hat Freiburg gegen Gladbach einen Schritt nach vorne gezeigt. Man stand defensiv stabiler, nicht super stabil, aber stabiler. Man hat offensiv okay Ansätze gezeigt. Richtig gekippt ist das Spiel aber eigentlich erst, als Gladbach dann durch Verletzungen von Elvedi und dann am Ende Fitness wirklich einfach die Kräfte komplett weggebrochen sind. Davor war es lange ein Spiel ohne so eine richtig große Tendenz in eine Richtung. Man hat in der ersten Hälfte, war es sehr ausgeglichen, finde ich. Kuriose Tore auf beiden Seiten, also Pereira, Cardoso und Itakura, die sich gegenseitig behindert bei einem absolut harmlosen Kopfball von Osterhage. Auf der anderen Seite Günther, der die Kugel ins eigene Tor lenkt. Also wirklich kuriose Dinger gewesen. In der zweiten Halbzeit hat Freiburg dann gut reagiert und Gladbach die Offensive weggenommen. Und dann ist Gladbach halt auch noch die Struktur weggebrochen. Und dann, am Ende ein bisschen glücklich dann auch durch dieses Mansambi-Tor doch noch den Lucky Punch gesetzt, nachdem man lange nicht geschafft hat, das Tor zu erzielen. Ist natürlich jetzt auch spannend, Juan Mansambi, weil Adamu wegfällt. Höhler könnte auf Mittelstürmer rutschen und dann ist die 10 natürlich offen. Wenn Röhl und Dingchi weiterhin nicht für 90 Minuten fit sind, Mansambi natürlich da ein super spannender Kandidat für die Startelf. Weiß nicht genau, wie man das aktuell einschätzen kann. Auch defensiv super, super spannend. Rosenfelder absolutes Superspiel abgeliefert, hat früh einen schlimmen Ballverlust gehabt, der zum Glück zu nichts Negativem geführt hat und danach absolut perfektes Spiel abgeliefert. Ginter kommt aber zurück und Ginter hat schon einen ordentlichen Namen. Da muss er, ja, bin ich gespannt, wer da den Stammplatz sich erobern kann. Kübler hat auf Rechtsverteidiger auch ein gutes Spiel gemacht. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass Rosenfelder vielleicht auf rechts rausrückt. Das hat er auch schon gemacht. Sehe ich aktuell nicht, zumal man da auch einfach mit Kübler und Sedia 2 gute Optionen hat. Und in der Innenverteidigung halt keine Alternative zu Rosenfelder. Das heißt, wenn man mit Rosenfelder rechts startet und muss dann irgendwie wechseln, dann ist keine richtige Innenverteidiger-Alternative mehr da. Würde mich überraschen. Aber da sehe ich Kübler dann in der Startelf. Links hinten ist man zu Günther zurückgegangen, der kein Superspiel gemacht hat, dazu dieses Eigentor. Makengo musste wohl fitnessbedingt, der war unter der Woche ein bisschen angeschlagen, musste pausieren, deshalb aus der Startelf auch raus. Da ist noch gar nichts entschieden. Also es könnte durchaus sein, dass Makengo jetzt im Saisonfinale vielleicht noch die eine oder andere Chance kriegt. Ich könnte mir zudem vorstellen, dass Beste vielleicht jetzt mal eine Startelf-Chance bekommt für Grifo. Grifo war wirklich wieder nicht gut in dem Spiel. Ist halt immer so die Frage, ne? Grifo kann in jedem Spiel das Spiel gewinnen. Von daher will man ihn irgendwie eigentlich immer auf dem Platz haben, aber er hat jetzt zuletzt auch wirklich zu viele Spiele gehabt, wo es gar nicht liegt. Bei der TSG Hoffenheim muss immer noch auf Leo Östiger verzichtet werden für ein Spiel, dann ist die Rotsperre durch. Kabak, Lenz, Bebu, Prömel und auch höchstwahrscheinlich Samaseku sind noch raus, der ist jetzt wieder im Teiltraining, aber sieht noch nicht danach aus, als wäre er für dieses Wochenende eine Option. Prass wiederum, Alexander Prass, ist nach der Sprunggelenksverletzung wieder im vollen Training und dürfte ein Kaderkandidat fürs Wochenende sein. So ein bisschen fraglich ist aber natürlich immer noch. Rückrunden Kramaric hat wieder zugeschlagen. Wir haben es letzte Woche gesagt, alles oder nichts. Kramaric mag die Rückrunde gerne und hat die schwereren Gegner eigentlich auch so voll auf dem Fuß und macht das ganz gerne. Voll zugeschlagen, gleich 2 Tore gemacht. Der Spielplan hat auch einfach gut funktioniert, über Touré in Konter zu kommen mit viel Tempo auf rechts und dann in die Mitte zu kommen, lief er wirklich super. Mainz war aber auch einfach wirklich richtig schwach unterwegs. Spannend finde ich an der Stelle, dass Yadimchi den Vorzug vor Orban bekommen hat als Einwechsler. Das stärkt für mich eher den Startelfplatz von Tabakovic, weil Yadimchi ist noch relativ weit weg und dass Orban nicht mal in der Rotation bzw. in der Einwechslung eine Chance bekommt, zeigt für mich doch klar, dass Tabakovic gerade da auf der 9 gesetzt ist. Der Rest, ich gehe davon aus, es bleibt unverändert. Also möglich kann natürlich sein, dass vielleicht ein Prass links hinten reinrückt, aber da hat es ein Soki eigentlich auch gut gemacht. Von daher für eine Woche dürfte das noch bleiben. Bisschen cool fand ich, dass man Jurasek als Linksaußen probiert hat. Er ist ja Ilzer so ein bisschen zu offensiv für die Linksverteidigerposition. Hat da Bülter ersetzt. Vielleicht ist das was man so ein bisschen im Auge behalten muss. Gerade wenn man mit einem Soki als Linksverteidiger spielt und dann in so eine Dreierkette verschieben kann, wenn man das möchte. Bei den Spielerempfehlungen schaue ich bei Freiburg natürlich auf Joan Mansambi für 970.000. Klarer Talentkauf muss man machen. Haben wir die Wochen auch schon häufiger empfohlen, war mein Geheimtipp und so weiter. Also haben wir wirklich jetzt schon mehrmals abgefrühstückt. Rosenfelder für 1,11 Millionen. Es ist ein Risikoding. Ja, es ist. Ich kann dir nicht sagen, was ich machen würde. Also ich weiß es wirklich nicht. Aber nach dem Spiel kannst du ihn eigentlich nicht rausnehmen. Rosenfelder und Ginter ergänzen sich als Spielertypen nicht so gut. Das heißt, eigentlich brauchst du auch Lienhardt in der Startelf. Aber Ginter ist halt auch ein Name, der zurückkommt. Irgendeine Lösung muss es geben. Schuster muss sich da irgendwas für ausdenken. Ich weiß es nicht. Aber auch hier können wir wieder auf unser Thema zurückkommen. Die Gelbsperren haben wir auch hier nicht in unserer Top 3. Also es gibt wirklich massenhaft Gelbsperren, die da drohen quasi. Philipp Lienhardt steht bei 4 Gelben. Das heißt auch hier natürlich die Möglichkeit, dass vielleicht schon dann am 31. Spieltag Rosenfelder wieder in die Startelf darf, falls Lienhardt die 5. Gelbe sammelt. Röhl für 1,13 Millionen, für mich spannend. Und Beste für 3,86 Millionen. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, er startet vielleicht. Das ist jetzt ein Moment, wo ich in ihn investieren würde. Bei Hoffenheim, Touré, 4,23 Millionen, hat sich total angeboten mit seinen 2 Assists. Akpoguma hat es richtig gut gemacht hinten drin. Der dürfte die eine Woche noch in der Startelf bleiben für 2,12 Millionen. Soki 810.000, super spannend. Wie gesagt, Prass ist ein Kandidat, da in die Startelf zu rücken. Aber ich erwarte, dass ein Soki nochmal spielt für den Preis. Spätestens bei Einwechslung sowieso dann gut dabei. Beim Ergebnis bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil beide haben eine gute Woche hinter sich. Beide haben auch Spiele gemacht. Wenn ich mir die anschaue, glaube ich, das könnte auf den Gegner sehr gut funktionieren. Also es ist so ein bisschen, ja, man hat schon so ein bisschen eine schwierige Situation. Es könnte halt wirklich in alle Richtungen kippen. Ich habe mich am Ende dafür entschieden, hier keinen Sieger zu tippen und auf ein 2-2 zu gehen. Also trotzdem viel Action, aber am Ende ein Remis. Ja, also ich habe das Restprogramm übrigens durchgetippt und wollte mal gucken, wie viele Punkte braucht man denn für Europa. Und da habe ich die Europakandidaten eher so getippt, dass sie viele Punkte holen, um dann die Latte relativ hoch zu legen. Und das ist eines der Spiele, die ich für Freiburg als Sieg getippt habe. Ein 2-1. Aber ich fühle mich ein bisschen schmutzig, aber ich werde zur TSG halten am Samstag. Ja, so schwierig das ist, aber der Fußball macht komische Dinge mit einem. Nick. Hier, das ist ja. Menschen, die ihre Prinzipien verraten, ja, sobald es für sich selbst um was geht. Ja. Da bin ich immer. Ja. Die mag ich ja, Flo, ja, hier, die mag ich. Ja. Richtig. Ich sag ja auch, ich fühle mich schmutzig. Das ist eine ähnliche Diskussion, wie als darüber diskutiert wurde, ob man, wenn Leipzig gewinnt, die Europakandidaten im Pokalfinale für Leipzig sein müssten, statt für Bielefeld. Da habe ich mir auch nur gesagt, hier bei euch tickt's wohl. Also. Wenn Bielefeld das Finale gegen, also Leipzig spielt ja jetzt nicht im Finale, sondern Stuttgart, ja, von daher hat sich das klar. Thema. Aber da habe ich auch gesagt, so, ja, bei euch tickt's wohl, wenn Bielefeld der Inbegriff von Traditionsvereinen mit so einer geilen Story den Pokal gegen Leipzig gewinnen könnte, bin ich dann nicht für Leipzig. Was ist denn mit euch? Aber ich kann es natürlich verstehen, ja, wenn der eigene Verein da so drin hängt im Europakampf, dann will man da schon auch die Chance mitnehmen. Und damit kommen wir auch direkt zu deinem Verein, Flo. Der SV Werder Bremen empfängt nämlich den VfL Bochum. Und ja, die Veteraner haben sich aus der Pleitenserie zum Jahresstart wirklich voll rausgekämpft, eine Top-Serie gestartet, 3 Siege in Folge, ist die aktuell beste Serie in der Bundesliga. Keiner hat mehr Siege in Folge jetzt zuletzt geholt. Dazu jetzt 2 Kellerkinder, beide kommen nach Bremen, also eigentlich perfekte Bedingungen für Werder, um die Serie fortzusetzen. Und die Vorzeichen stehen auch deutlich pro SVW. Die letzten 9 Bundesliga-Duelle, alle nicht gegen die Hanseaten gelaufen. Also Bochum keines gewonnen, 2 Remis immerhin geholt bei 7 Siegen für Werder. Überhaupt ein einziges Mal nur Bochum im Weserstadion gewonnen. 35 Mal hat man es versucht, 1 Sieg ging dabei hervor. Also wäre schon eine große Überraschung, wenn man es jetzt schafft. Aber du darfst uns jetzt gerne mal auf den Stand bringen. Ja. Also bei Werder fehlt Veljkovic. Ansonsten sieht es so aus, als dass alle an Bord sind. Veljkovic wird auch keine Rolle mehr spielen im Saisonfinale. Da bin ich mir relativ sicher. Und du hast es gesagt, Werder 3 Siege in Serie ist das Beste. 4 der letzten 5 gewonnen. Damit ist man wirklich das formstärkste Team. Weißt du, wer auf Platz 2 kommt in der Formtabelle? Letzten 5 Spiele. Kleines Quiz. Würde ich tendenziell sogar auf Frankfurt tippen, die jetzt 3-mal gewonnen haben. Nee. Es ist Union Berlin. Ach du Scheiße. Union Berlin, letzte 5 Spiele. Die haben 4 Siege geholt auch, ne? Nee, 3 Siege, 2 Unentschieden. 11 Punkte geholt, nicht verloren in diesem Zeitraum. Einzige Mannschaft übrigens, die in den letzten 5 Spielen nicht verloren hat, ist Union Berlin. Das nur mal so als kleine Fingerübung, aber da habe ich geschaut, Werder ist also wirklich ist Erster in der Formtabelle. Weiß nicht, wann es das letzte Mal gegeben hat. Haben ja quasi das Duell mit Frankfurt dann vielleicht um so knapp die Spitze sogar gewonnen. Um den Platz 1 in der Formtabelle. Frankfurt ist nur 6. in der Formtabelle. Aber du hast natürlich recht, hätten Frankfurt in Bremen gewonnen, hätten sie 12 und Werder 9. In der Form. Ja, genau. Ja. Genau. Aber jetzt muss man sagen, es ist das erste Mal, glaube ich, in dieser Saison, dass Werder so ein Kreuzungsspiel, wie ich das mal nennen will, gewonnen hat, wo man gesagt hat, wenn sie dieses Spiel noch gewinnen, dann sind sie wieder mittendrin und voll dabei. Das haben sie jetzt in Stuttgart geschafft, war natürlich auch Glück dabei. Da müssen wir nicht drüber reden. Die gelb-rote Karte für Nick Woltemade war nicht gerechtfertigt. Auch da müssen wir nicht drüber reden. Das hatte ich am Samstag schon direkt eine ganz klare Meinung dazu, dass die Stuttgarter da Protest eingelegt haben. War trotzdem klar, dass der abgewiesen wird, weil es halt ein Foulspiel war, anders als bei der Karazor-Karte, die halt zurückgenommen wurde, wo einfach die Situation genau andersrum war, wo Arnold Karazor gefoult hat. Das war einfach in dieser Situation nicht gegeben. Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, Stuttgart hat gegen die Sperre Einspruch eingehoben, ist aber abgelehnt worden. Ja, also dementsprechend, wobei man auch 11 gegen 11, klar, Start zweite Hälfte war Stuttgart besser, aber das war auch ein Spiel, was so hin und her gegangen ist, weil als die Partie begann, war Werder eigentlich stärker. Und das erste richtig, richtig große Ding hatte Berg schon. Und wenn man da die Zeitlupe mal sieht, wenn er da einfach nur querlegt, dann muss Duxch den Ball nur ins leere Tor schießen. Hat es dann selbst versucht. Deswegen sah die Chance weniger groß aus, als sie eigentlich war. Das sieht man dann in der Zeitlupe. Aber es ging immer so ein bisschen hin und her. Also auch im 11 gegen 11 ist unklar. Das hat Sebastian Hoeneß ja auch nachher gesagt, dass man natürlich nicht sagen kann, wenn die rote Karte nicht gefallen wäre, dass sie dann das Spiel auf jeden Fall gewonnen hätten und nicht verloren hätten. Und so ist es. Es war ein offenes Spiel und mit der gelb-roten Karte kippte es dann in die Bremer Richtung, auch wenn das Tor dann relativ spät dann eben erst gefallen ist. Aber Glück gehört eben manchmal auch dazu. Team hat sich gefunden, also da wird jetzt Ole Werner nichts umstellen, wenn er nicht muss. Ich habe ja gesagt, Tabellenrechner habe ich gemacht und es ist wirklich so, dadurch, dass so extrem viele Mannschaften da oben beteiligt sind, man braucht viele Punkte aus den letzten 5 Spielen, um sich für Europa zu qualifizieren. Da bin ich von überzeugt. Nachdem, wie ich es durchgespielt habe, müsste Werder 4 der letzten 5 Spiele gewinnen. Also sie müssten praktisch nochmal so eine Serie hinlegen wie jetzt. Ich glaube, dass, also vielleicht reichen auch 10 Punkte, dann müssten aber eben auch so Spiele wie Freiburg gegen Hoffenheim und so, die müssten dann in die Richtung laufen. Also viele andere Mannschaften müssten auch Spiele liegen lassen, wo sie eher favorisiert sind. Ja, wenn man jetzt bei Werder sieht, sie haben die Heimspiele jetzt gegen Bochum und St. Pauli. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, da mit 6 Punkten rauszugehen. Dann geht es zu Union. Da hofft man natürlich aus Bremer Sicht, dass die Wahnsinnsserie, die gerade hinlegen, dann ein bisschen vorbei ist. Heimspiel gegen Leipzig, und dann geht's nach Heidenheim am letzten Spieltag. Das ist die Ausgangslage für Werder. Also es ist machbar, es ist nicht einfach. Ja, das ist klar. Und vielleicht noch in meiner Rechnung, wenn Werder 5 Spiele gewinnt im Saisonfinale, dann kommen sie bei mir als 4. raus. Ja, das vielleicht, um die Jungs mal ein bisschen zu motivieren. Ja, weil das. Du hast also quasi meinen Wolfsburg-Tipp, dass sie fast alles gewinnen, hast du jetzt für Werder beantwortet. Nein, ich habe es nicht getippt. ich habe es nicht getippt, dass sie in meiner Rechnung, ja, in meiner positiven, selbst wenn Werder 4 Spiele gewinnt, werden sie bei mir nur 6. Ja. Nur 6, was ja voll gut ist. Sie waren ja 12. in der Länderspielpause, ja, glaube ich. Ne? Nein, das ist gut. Aber ja. Es ist schon so, dass, also ich glaube, du darfst aus Bremer Sicht nicht viel hängen lassen, weil du hast halt eine Tordifferenz, die eine Hypothek ist, und du hast einfach extrem viel Konkurrenz. Ne? Bei denen ist klar, wenn da vorne jemand auch einen Lauf bekommt in den letzten 5 Spieltagen, kommst du nicht mehr vorbei. So. Ich zieh mal einen Fakt vor, ja, auch wenn der eigentlich gleich erst kommt. Augsburg ist der punktstärkste 10-Platzierte nach 29 Spieltagen in der Bundesliga-Geschichte, also seit die 3-Punkte-Regel da ist. Und das zeigt ja, wie krass viele Punkte dieses Mittelfeld gerade hat. Die sind ja alle gleich auf und wirklich stark unterwegs. Also selbst Stuttgart auf 11 und Wolfsburg auf 12, also Wolfsburg vielleicht nicht mehr, aber selbst Stuttgart hat noch so ein bisschen Ambitionen in Richtung Europa. Also es ist wirklich, wirklich alles möglich irgendwie gerade. Und das zeigt ja auch, Werder hat jetzt so viele Punkte wie in der kompletten letzten Saison. Und wenn wir uns erinnern, da sind sie ein Tor an Europa vorbeigegangen. Und jetzt ist ja ganz klar, dass sie mit 42 Punkten nicht mal ansatzweise die Chance haben, europäisch zu spielen. Letztes Jahr haben 8 Teams gespielt aus der Bundesliga. Jetzt ist sehr wahrscheinlich, dass sich nur 6 qualifizieren über die Bundesliga. Ja, das Einzige, was noch möglich wäre, wenn Stuttgart die letzten 5 Spiele gewinnt und noch irgendwie unter die Top 6 springt. Aber das erscheint wirklich im Moment unwahrscheinlich. Aber personell, ich habe es schnell gesagt, da wird Ole Werner nichts ändern. Ende aus. Ja, und man wird versuchen, den Schwung mitzunehmen. Auf Bochumer Seite ist es anders. Also da ist nicht nur so, dass man wirklich eine extrem bittere, also dieses Spiel gegen Augsburg darf man einfach nicht verlieren. Punkt, Ende. Unfassbar, wie man dieses Ding noch aus der Hand geben konnte. Ein völlig bizarres Tor zum 1-2. Ich weiß nicht, Nick, ob du da irgendeine Erklärung für hast, wie Tietz einen einfachen Ball von außen in die Mitte spielt und auf einmal die komplette Mitte ist frei. Da ist überhaupt keiner, also das ganze Zentrum ist völlig unbesetzt und ein Spieler läuft von einer Mannschaft, die in Unterzahl ist, läuft blank auf den Torhüter zu. Und das war auch kein Konter oder so. Das war einfach ein Pass von außen in die Mitte und da ist irgendwas komplett schiefgelaufen. Und dann verlierst du das Spiel gegen Augsburg, bis 2 Punkte zurück hinterm Relegationsplatz. Und Bero und Ordetz holen sich jeweils noch eine Gelbsperre ab. Bero schon seine 10., Ordetz die 5. gelbe Karte. Also 2 Schlüsselspieler fehlen in Bremen. Miyoshi wird ausfallen. Das macht es jetzt personell auch nicht leichter. Ich sag mal so, was Bochum Mut machen kann. Ich werde mit meinen Jungs im Stadion sein. Ja, der 6. Versuch, was anderes zu sehen als eine Werder-Niederlage. Mal gucken, ob es klappt. Ja, also das ist der Mutmacher für Bochum, den ich jetzt zur Hand habe. Medic oder Masovic, die werden für Ordetz reinkommen. Ist, glaube ich, eine relativ 50-50-Geschichte aus meiner Sicht. Und dann haben wir die Frage, wer ersetzt den Bero? Ich glaube, von diesem kreativen Element wäre es am ehesten vielleicht De Witt, der das könnte. Aber von der Bedeutung her, ich sehe das schon als, also mehr als bei Ordetz, als einen ziemlichen Schlag für die Bochumer, dass Bero fehlt. Alternativen dafür, dass De Witt reinkäme, wären Holtmann, wenn man voll auf Speed gehen will, offensiv in der Position, oder aber auch ein Pannewick wäre möglich als Ersatz für Bero. Ganz interessant, auch Boadu, da gab es einen Vorfall im Abschlusstraining vor dem Augsburg-Spiel, den hat Hacking aus dem Kader gestrichen, weiß man nicht ganz genau, was da vorgefallen ist, aber klar ist, die haben sich ausgesprochen, der wird jetzt wieder im Kader sein, aber an dem Status von Majuras und Hofmann, da wird er nicht dran rütteln zunächst mal, sondern dann als Joker in Bremen vielleicht zum Einsatz kommen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Birkules, der Schotte mit dem Bart, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, 4,4 Millionen ist natürlich noch zu günstig für mit einen der formstärksten Stürmer der Bundesliga, denn ich habe gesagt, Werder ist das formstärkste Team. Formtabelle sind ja immer die letzten 5 Spiele. Übrigens die beste Offensive stellen sie auch der letzten 5 Partien. Bisschen surreal, aber das ist so. Und die drittbeste Defensive der letzten 5 Partien. Und das ist insofern auch ein bisschen absurd, weil in diesen 5 Partien auch eine 2-4 Niederlage gegen Gladbach ist. Heißt auch, in den anderen 4 Partien, immerhin gegen Teams wie Frankfurt, Leverkusen oder Stuttgart, hat man nur ein weiteres Gegentor kassiert. Ja, dementsprechend, das sieht richtig gut aus. Und Berg, der wird, und das sieht auch, es sieht jetzt auch wirklich so aus, als haben sie eine Rolle gefunden, die gut zu ihm passt. Er ergänzt sich gut mit Duxch. Also Berg für 4,4 würde ich genauso reingeben wie bei Mitch Weiser. Das predige ich ja schon länger. 6,48 Millionen, richtig, richtig starkes Spiel in Stuttgart. Amos Pieper für 2,37 Millionen, richtig gut gepunktet, ganz fest im Sattel, wird immer stärker, hat man den Eindruck, wo er jetzt nachhaltig spielen darf. Und Jens Day für 7,87, Vorsicht da auch. 9 gelbe Karten, wird vermutlich noch ein Spiel aussetzen bis zum Saisonfinale, würde ich trotzdem machen. Auf Bochumer Seite, Bernardo hat sein Comeback gegeben, auch direkt in der Startelf. Gegen Augsburg 3,5 Millionen, kann man gut reingehen. 4 Punkte hat er gemacht gegen Augsburg. Das ist das, was wir wissen, was er kann. Die günstigen Alternativen für Bero, De Witt für 540.000 oder Pannewick für 180.000 würde ich vielleicht beide mal in mein Team holen und dann einfach mal schauen, was passiert. Und an dem Samstag ist es halt so, 5 Spiele starten zeitgleich. Ihr seht also die Startaufstellung von 10 Teams, bevor ihr ihre Aufstellung bestätigen müsst und eventuell, wenn ihr da irgendwo Probleme habt oder so. Wenn dann De Witt oder Pannewick in der Startelf stehen würden, hätte ich auch nicht riesige Bauchschmerzen, sie dann einzusetzen, wenn es denn sein muss. Sissoko, 3,7 Millionen, macht 3,5 Punkte auf die Saison gesehen. Das ist ordentlich zu dem Marktwert. In den letzten 5 Partien sind sogar knapp 5 Punkte pro Spiel. Das kann man mal machen. Ist jetzt keine Granate, aber es ist ein solide Punktelieferant für unter 4 Millionen. Und ich bin jetzt einfach mal optimistisch und sage, dass wir es nicht versauen können, dem SV Werder, und es trotzdem den 4. Sieg in Serie gibt. Es gibt ein 3-1 für Werder. Ich bin ein bisschen pessimistischer als du, dass ich glaube, dass es wirklich ein enges Duell wird, weil ich glaube, Bochum Werder nicht so liegt als Gegner. Also da bin ich ein bisschen gespannt, wie es wird. Tipp aber trotzdem auf den Bochumer Sieg, auf den Bremer Sieg, Entschuldigung, mit einem 3-2. Okay. Ja, Hauptsache 3 Punkte. Ja, über die Tordifferenz wird man, glaube ich, außer Freiburg da und Augsburg kein anderes Team hinter sich lassen. Ja, das ist so. Ja, vermutlich nicht. Das ist richtig. Kommen wir zum nächsten Spiel. Mainz 05 empfängt den VfL Wolfsburg. Und da ist die Frage, ist die Henriksen-Magie jetzt langsam verflogen? Der FSV erstmals unter dem Dänen 4 Spiele in Folge sieglos geblieben. Aus den Champions-League-Plätzen gefallen. Gut, das ist jetzt sowieso nicht der Mainzer Anspruch. Wäre natürlich cool für den FSV gewesen, aber es ist jetzt nicht so, als hätte man den Anspruch, Champions-League zu erreichen. Ja, aber auch so sonst. Wir haben gerade darüber geredet, wie eng das da oben alles ist. Mainz auf 5 mit 46 Punkten. Stuttgart auf 10 mit 40 Punkten. Also 6 Punkte zwischen, Stuttgart auf 11, Entschuldigung, mit 40 Punkten. Es sind 6 Punkte, die sie von der unteren Tabellenhälfte trennen. Beziehungsweise sogar nur 4 zu Augsburg auf 10. Also da ist einiges möglich, noch auf dem Weg nach unten quasi. Man muss da schon so ein bisschen aufpassen, dass es jetzt nicht so ein bisschen negativ wird. Aber das Positive ist, im Mainzer Möbelhaus, auch Mewa Arena genannt, sind die 05er jetzt lange ungeschlagen. 10 Bundesliga-Duelle in Folge nicht mehr verloren. Der Rekord steht bei 11 in Folge. Das heißt, da ist man trotzdem noch so ein bisschen an der Positivserie dran, kann das 11. ungeschlagene Heimspiel in Folge aufsammeln. Die Wolfsburger sind auch in gar keiner guten Form. Ich habe ja, wir haben das Thema eben schon gehabt, in der Länderspielpause gesagt, das ist mein Team, das aufsteigt, das richtig viele Punkte holt. Ich habe in meinem ersten Tippdurchgang sogar 7 Siege von den letzten 8 Spielen getippt. Ja, das haben sie ordentlich zerschmettert, diese Vorhersage. Haben seitdem jedes Spiel verloren. 4 Bundesliga-Niederlagen in Folge, da läuft gar nichts, würde man so sagen. Bei den Mainzern zudem jetzt noch raus, Paul Nebel hatten wir am Anfang der Folge schon mal Gelb-Rot-Sperre eingesammelt, fehlt ein Spiel. Stefan Bell fehlt auch immer noch, da wurde jetzt gesagt, es wird ein Comeback noch für diese Saison angepeilt. Das heißt, auch da, ähnlich wie wir es vorher bei Atubolu hatten, so 33., 34. Spieltag, kommt vielleicht nochmal ein Einsatz. Davor eher nicht zu erwarten. Maxim Dahl ebenfalls noch raus. Johnny Burkhardt war letzte Woche krank. Da hat er aber selbst gesagt, jetzt im Training, er ist wieder fit fürs Wochenende. Das wird kein Problem sein. Auch Nadiem Amiri, der war ja gesperrt, aber auch angeschlagen, hat jetzt selbst sich auf Instagram fit gemeldet, hat gesagt, er freut sich aufs Wochenende. Wackelig ist dann noch Philipp Mwene, der sich eine Zerrung zugezogen hat, und Maxim Leitsch, der mit muskulären Problemen ausgefallen ist. Amiris Fehlen war ja gar nicht zu ersetzen. Also wir hatten das Thema vorher schon, Mainz war wirklich, wirklich schlecht im letzten Spiel. Offensiv dazu noch Burkhardt gefehlt, beide jetzt wieder zurück. Jetzt ist halt die Frage, okay, kann man Nebel ersetzen? Wir haben bei Mainz schon häufig das Thema gehabt, dass die A11 wirklich gut ist, aber außer von der Innenverteidigung so ein bisschen die Alternativen fehlen. Das hat sich jetzt für mich nochmal gezeigt. Ich erwarte nach einem ordentlichen Spiel Arnaud Nordin für Nebel in der Anfangself. Könnte mir vorstellen, dass der da jetzt vielleicht ein bisschen nochmal für Qualität in der Rotation sorgt. Chancen natürlich auch Hong und Sieb, aber eher gering. Viper zusätzlich zu Burkhardt im Sturm würde mich sehr überraschen. Ich glaube, Henriksen ist jemand, der dann eher auf Konstanz setzt, auch in einer schlechten Phase, und da versucht, seine Erfolgself, sein Erfolgssystem nochmal wieder reinzukriegen. Da sehe ich keinen Doppelsturm tatsächlich, vor allem, weil das ja auch neulich schon mal nicht funktioniert hat. Wenn Wene ausfällt, für mich Nikolas Veratschnik, klar, der Ersatzkandidat, wäre für mich sogar bei fitem Wene gerade jemand, der vielleicht in Richtung Startelf stößt. Der hat's gut gemacht, der hat als Linksaußen angefangen, und nachdem Wene raus musste, ist er links zurückgegangen und hat den Flügel bespielt mit Nordin dann offensiver. Das war eigentlich so ganz okay. Ja, also ich gehe davon aus, Veratschnik dürfte da erster Ersatzkandidat auf der linken Seite sein. Frage ist halt wirklich, ob Henriksen jetzt die Erfolgsspur wiederbringt und nochmal nach oben angreifen kann, Europa verteidigen kann, oder ob er halt doch nicht der Zauberer vom Rhein ist und vielleicht es jetzt wieder nach unten geht für die Mainzer. Wolfsburg muss ebenfalls auf einen gesperrten Spieler verzichten. Das ist Yannick Gerhardt. Außerdem Borneau noch raus, Swanberg noch raus und Angeli raus. Macht jetzt große Teile des Teamtrainings wieder mit, aber der dürfte auch noch ein bisschen fehlen. Bialek soll diese Woche auch wieder voll eingestiegen sein, aber ich bin mir relativ sicher, der wird am Wochenende auch noch kein Kaderkandidat sein. Die müssen sich beide jetzt erstmal wieder rankämpfen, denke ich. Bei Maier hat man Hoffnung, dass es noch diese Saison klappt. Vielleicht schon 31., 32. Spieltag, nicht nur 33., 34., aber ja, eher später als früher. Asta Franks hat jetzt die Woche im Training gefehlt, Zitat, aus privaten Gründen, schreibt die Watz an der Stelle. Wissen wir nicht genau, wie die Situation ist, ob er am Wochenende auch fehlt. Odogu, der es zuletzt als Ersatz defensiv ordentlich gemacht hat, mit Oberschenkelproblemen. Dazu Wavro und Kulirakis, wir wissen es alle, die sind noch nicht 100% fit, aber Kulirakis wurde schon vor dem Wochenende als möglicher Startelf-Kandidat genannt. Wavro ist sogar gestartet. Ich gehe davon aus, dass die als Duo höchstwahrscheinlich spielen werden. Zur Wahrheit der Wolfsburger Flop-Serie gehört, und das haben wir jetzt auch schon so halb thematisiert, dass es wirklich viele Ausfälle gab zuletzt. Erst Arnold, dann die Abwehr, Amura zwischendurch nochmal gefehlt. Mähle spannenderweise jetzt zuletzt nur auf der Bank. Das dürfte sich wieder ändern nach einem guten Joker-Einsatz. Scoff Olsen hat das späte Tor erzwungen und es nochmal spannend gemacht. Der hat Werbung für sich gemacht. Ich glaube, der könnte in die Anfangself rücken. Ansonsten, ich gehe davon aus, man wird zur alten Formation wieder zurückkehren, also eine klare Viererkette, wobei auch da ja Fischer rechts immer schon eingeschoben ist. Aber das ist so für mich das, was ich erwarte. Ich glaube, Fischer beginnt nochmal. Vielleicht Roerslev, der jetzt fit ist, als Alternative, aber ich glaube, Fischer hat es okay gemacht. Varo Kulirakis, Mähle links im Zentrum, Arnold mit Dardai, weil sich Gerhard ja rausgeschossen hat durch die Gelbsperre. Wimmer wahrscheinlich diese linkshalbe Kombirolle und dann rechts Goff Olsen und Wind und Amura im Sturm. Das wäre so das, wo ich sage, da gehe ich von aus. Die große Frage ist halt aber auch, du bist jetzt Zwölfter. Du hast mit 38 Punkten wirklich Rückstand auf die Europaplätze. Es sind sieben Punkte, die du gut machen müsstest auf Freiburg. Und dann punkten ja dazwischen noch fünf andere ohne Ende. Es wirkt, als wäre Wolfsburg quasi raus. Große Frage ist, kann man trotzdem den Druck und die Spannung aufrechterhalten? Es geht ja auch um den Trainer, ne? Also Hasenhüttl zuletzt wird viel in der Diskussion gewesen. wenn die Mannschaft für den Trainer kämpfen will, wenn die Mannschaft will, dass das Hasenhüttl bleibt, dann ist das natürlich was, wo sie jetzt zum Saisonfinale nochmal ranklotzen müssen. Wenn sie eher sagen, ja, ist mir Lachs und neuer Trainer wäre vielleicht sowieso besser, dann ist die Einstellung vielleicht eine andere und dann läuft es nicht mehr ganz so gut im Saisonfinale. Bei den Spielern für mich super spannend. Dominic Kohr, 6,37 Millionen, noch nicht ganz wieder auf seinem Peak von vor der Sperre angekommen. Immer noch Einkaufspotenzial. Offensiv, ihr dürft gerne frei spekulieren. Wenn auch immer ihr von den von mir genannten Kandidaten in der Startelf seht, am liebsten mögt, setzt mal drauf. Für mich wäre Ratschnik 700.000 für jemand, den ich mitgehen möchte, weil er halt diese Halbrolle gespielt hat. Kann auch rechts spielen, ist ja eigentlich rechter Flügel sogar. Könnte die Nebelrolle spielen. Lee könnte rüberwechseln, Ratschnik bleibt links. Oder er kommt halt für Mwene rein. Für 700.000 für mich spannend. Aber eigentlich wirklich alle da das Potenzial, ich habe es schon häufiger gesagt, so richtig aufdrängen tut sich niemand, bin gespannt. Zu einem kommen wir dann auch später dann nochmal, den Namen lasse ich mal noch offen. Bei Wolfsburg, Kuliarakis 2,97 Millionen, für mich spannend, Ben Stada 1,4 Millionen und dann Scott Olsen für 4,1 Millionen, für mich klare Startelf-Empfehlung an der Stelle. Glaube, die Mainzer werden wirklich Probleme haben, auch jetzt mit den Ausfällen, auch wenn es teilweise wieder besser wird, aber wenn Nebel raus ist, vielleicht noch ein Vene ausfällt, ist es gerade wirklich problematisch. Ich bin mir unsicher, aber ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe deutlich doch nochmal auf meinen Wolfsburg-Take zurück. Ich tippe auf ein 1-3. Ja, ich denke auch, dass es für Mainz schwierig wird. Ich habe ja aber ein 1-1. Also ich denke, mindestens ein Punkt wird für die Mainz herausspringen. Ich muss gerade noch mal ergänzen, ich lese quasi Breaking News, in Anführungszeichen. Es gab wohl Zoff zwischen Kevin Behrens und Ralf Hasenhüttl in letzter Zeit und da der scheint aktuell sehr außen vor zu sein. Also auch da kann man ein Fraglicht dahinter setzen. Ja. Kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Der erste FC Union empfängt den VfB Stuttgart. Letzte Saison hat es ein Last-Minute-Elfmeter-Nachschuss-Abstaubertor gebraucht von Yannick Haberer, um den Klassenerhalt zu sichern und zu fixieren. Jetzt können die Eisernen sich bereits mit einem Sieg am 30. Spieltag alle Abstiegssorgen final begraben. So richtig wahrscheinlich ist es nicht, dass man nochmal reinrutscht, aber rechnerisch kann man den Sack zumachen. Wenn die Ergebnisse bei der Konkurrenz entsprechend lauten. Dabei trifft man aber auf gut reisende Schwaben. Der VfB nicht gut in Form zuletzt, 5 Heimspiele verloren, aber auswärts, da lief es besser. Einmal nur in den letzten 5 Duellen hat man den kürzeren gezogen. Dazu, Sebastian Hoeneß ist der Baumgart-Bezwinger. In 3 Spielen gegen den früheren Kölner Coach, 3-mal gewonnen, 8-0 Tore. Passiert es diesmal wieder, Flo? Ja, das werden wir sehen. Wenn wir auf die Unioner Seite schauen, da ist auf jeden Fall klar, dass Jong und Kämlein nicht mit dabei sind. Auch vermutlich Robert Sko, das ist so eine Salamitaktik, da wissen wir dann von Woche zu Woche mit seiner Wadenverletzung, reicht dann immer. Coach, 3-mal gewonnen, 8-0 Tore. Passiert es diesmal wieder, Flo? Ja, das werden wir sehen. Wenn wir auf die Unioner Seite schauen, da ist auf jeden Fall klar, dass Jong und Kämlein nicht mit dabei sind. Auch vermutlich Robert Sko, das ist so eine Salamitaktik, da wissen wir dann von Woche zu Woche mit seiner Wadenverletzung, reicht dann immer doch nicht. Jetzt ist er schon so lange raus, dass ich fast denke, dass es wahrscheinlich auch für die Partie am Wochenende knapp wird. Und die Wade macht auch Juranovic zu schaffen, musste ausgewechselt werden in Leverkusen. Es soll nichts Dramatisches sein, also kein langer Ausfall. Theoretisch kann es aber natürlich sein, dass er für den Samstag dann ausfällt. Leverkusen-Spiel ist auch das Stichwort. Wieder mal hat Union gegen ein Spitzenteam gepunktet. Also das ist ihnen zuletzt gegen die Bayern, gegen Frankfurt, gegen Leverkusen. Also wirklich die Top 3 der Tabelle haben sie allesamt gespielt und aus diesen 3 Spielen haben sie 5 Punkte geholt. Das ist wirklich schon relativ gut. Also Union mittlerweile wieder ein sehr unangenehmer Gegner. Interessant auch gegen die Top-Teams, Jan Hollerbach auch wieder von Beginn an spielen darf. Wenn Juranovic ausfällt, dann glaube ich, ist relativ klar, dass Rothe ins Team rutscht, vielleicht Außenseiterchancen auch für Roussillon. Aber das war es dann an Veränderungen. Also da hat Steffen Baumgart im Moment auch gar keinen Grund mehr an seinem Team zu ändern. Beim VfB Stuttgart, Woltemade Sperre haben wir bereits angesprochen, der wird fehlen, genauso wie Sagadu, Natai, Wagnumann, Diehl und Chase. Chabot, der musste mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden gegen Werder. Es ist keine strukturelle Verletzung. Auch da ist allerdings unklar, ob er spielen kann. Das gilt auch für Leveling. Der ist mit Problemen in der Pause geblieben. Auch da haben wir noch kein genaues Update. Und Wagnumann, hatte ich gerade schon als sicheren Ausfall, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen mit seinem muskulären Problem. Also wenn die Woche optimal läuft, könnte er eventuell, also von den genannten Ausfällen, ist er am nächsten dran. Auch wenn Chase beispielsweise auch schon wieder auf dem Platz steht, aber der ist einfach schon viel, viel länger raus. Vielleicht noch ein Wort zu Chabot. Hat mich ehrlich gesagt geärgert, dass er raus musste gegen Werder, weil genau dieser Raum in Chabots Rücken, das war, glaube ich, sehr offensichtlich die Idee oder eine der Ideen des Bremer Spiels, dass Berg also diesen Raum halb rechts anlaufen oder belaufen soll hinter Chabot, der halt nicht der schnellste ist und auch nicht den kleinsten Wendekreis hat. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das war mit der Hereinnahme von Hendricks, war das in dieser Form nicht mehr so vorhanden, wie es unter Chabot war. Also es hat alles sein Für und sein Wider. Hendricks also ist gekommen gegen Bremen für Chabot. Ich glaube, auch das ist jetzt die wahrscheinlichste Variante, dass er ihn ersetzt. Al-Dakhil wäre auch eine Möglichkeit. Übrigens auch, könnte auch durchaus sein, dass Finn Jeltsch für Al-Dakhil reinkommt. Ich fand es sehr ungewöhnlich, sage ich mal, wie klar Sebastian Hoeneß Finn Jeltsch angezählt hat und ihn als den Schuldigen ausgemacht hat für den späten Siegtreffer, weil er seine Position verlassen hat, rausgerückt ist auf Bittencourt, der dann eben den Ball Berg in Lauf gelegt hat. Das hatte Hoeneß nach dem Spiel sehr, sehr klar angesprochen, dass das Ding ist von Jeltsch, dass er niemals da rausgehen darf. Und dann passiert es eben nicht. Ob das jetzt direkt die Konsequenz hat, dass Jeltsch auf die Bank rückt oder nicht, es ist auf jeden Fall so, dass er angezählt wurde nach dieser Partie. Also Al-Dakhil, glaube ich, da mit zwei Möglichkeiten reinzukommen, wobei ich finde, dass Hendricks das eigentlich ganz ordentlich gemacht hat gegen Werder. Ich könnte mir vorstellen, dass Hendricks drin bleibt, sollte Chabot ausfallen. Ja, wenn Chabot wieder zurückkommt, dann können wir davon ausgehen, dass er vermutlich dann die Stelle wieder einnimmt. Für Woltemade sind Millot und Undaf die Kandidaten. Ich glaube hier eher an Millot, auch wenn gegen Werder nachher Undaf eingewechselt wurde, aber das ist im Moment, sieht das sehr weit weg aus von Bundesliga, was man von Undaf sieht. Rieder kam für Leveling auf dem rechten Flügel. Der wäre dann auch die Option, sollte Leveling jetzt nicht zur Verfügung stehen. Natürlich kann auch ein Mio dann da spielen und ein Undaf auf der 10, aber das wäre vielleicht ein bisschen viel Veränderung für Hoeneß. Je nach Fitnesslevel von Wagnumann wäre er natürlich auch ein Kandidat für diese Position von Leveling, vom Spielertyp näher dran an Leveling, als es Rieder ist. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei Union. Querfeld, ein super Spiel gemacht in Leverkusen, 3,53 Millionen endgültig angekommen. Das muss man zumindest Baumgart, glaube ich, hoch anrechnen, dass er es geschafft hat, aus Querfeld, wo man schon irgendwie das hochgelobte Einkauf im Sommer, dann irgendwie nichts gehalten von dem, was man sich erhofft hatte. Jetzt funktioniert das richtig gut, auch im Zusammenspiel mit Döki, 3,87, Diego Leitsch, 5,73. Die Defensive, das Punktstück, da kann man bei allen drei, glaube ich, ganz gut reingehen. Die punkten sehr ordentlich. Und Tom Rothe, 870.000, der Marktwert. Ja, vielleicht ja doch Juranovic, der nicht dabei ist. Dann wäre Rothe, glaube ich, zu dem Marktwert eine gute Alternative. Beim VfB haben wir Millot für 5,35 Millionen. Wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, dass er eher reinkommt. Und dann wissen wir, zu was er fähig ist, wenn er einen guten Tag erwischt. Da finde ich den Marktwert noch ganz gut. Wagnumann für 630.000 würde ich mal machen. Al-Dakhil 2,45 Millionen. Ja, ein bisschen teurer, als ich es mir wünschen würde. Trotzdem glaube ich, dass es vielleicht für ihn eine Möglichkeit gibt, da nochmal vorbeizuziehen, entweder als Chabot-Ersatz oder eben Jeltsch zu verdrängen, wenn Hoeneß das Spiel zu fehlt. Da finde ich den Marktwert noch ganz gut. Wagnumann für 630.000 würde ich mal machen. Al-Dakhil 2,45 Millionen. Ja, ein bisschen teurer, als ich es mir wünschen würde. Trotzdem glaube ich, dass es vielleicht für ihn eine Möglichkeit gibt, da nochmal vorbeizuziehen, entweder als Chabot-Ersatz oder eben Jeltsch zu verdrängen, wenn Hoeneß das Spiel zu fehleranfällig findet von Jeltsch. Der, glaube ich, schon die Tendenz hat, häufiger mal seine Position zu verlassen. was oft gut aussieht und spektakulär, aber wenn es nicht klappt, reißt man eben eine Lücke in die eigene, Abwehr. Deswegen mal sehen, was da passiert. Ja, nur mal für den Hinterkopf. Es ist jetzt keine 100% klare Kaufempfehlung, aber wenn ihr das Geld rumliegen habt und Al-Dakil ist auf dem Transfermarkt für knapp 2,5, kann man mal schauen. Da kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, Union bleibt weiter schwer zu schlagen und erkämpft sich in 1:1 gegen den VfB. Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen ja, zum anderen glaube ich, dass das wieder so ein Spiel ist, was vielleicht dem VfB besser liegt, dann wieder aber Ausfälle. Ich habe am Ende ein knappes 0:1 für Stuttgart getippt. Also 4 Spiele gewinnt und es reicht trotzdem nicht. Ja, so eng, weil da einfach so viele Teams dazwischen sind. Mit 5 Siegen wäre man ziemlich sicher noch dabei, denke ich. Aber es ist halt eine hohe Hürde. Auf der anderen Seite Union, Heidenheim, St. Pauli, Augsburg. Das sind die nächsten 4 Gegner des VfB Stuttgart. Und zum Saisonfinale geht's nach Leipzig. Und wenn man dann irgendwo in der Verlosung ist, dann ist einfach viel möglich. Und das vielleicht nur so als kleiner Ausblick noch. Gehen wir in den Sonntag. Da empfängt der FC Augsburg Eintracht Frankfurt. Und den einen Fakt, den habe ich vorher schon mal gespoilert quasi. 22 Punkte nach 29 Spieltagen, der beste Tabellenzehnte seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995. Die Frankfurter sind derweil ebenfalls auf Rekordkurs quasi, aber auf eigenem. Besser als die aktuelle dritte Tabellenposition sind sie am Saisonende in der Bundesliga, also in den letzten 61 Jahren, noch nie gewesen. Aktuell stehen sie auf Platz 3. Wenn sie das halten können, dann gleichen sie da den bisherigen Spitzenwert aus. Man ist also da voll auf Kurs aktuell. Bei den Augsburgern gibt es momentan eine richtig spannende Situation. Ein Spieler ist nämlich fraglich wegen Transfers, was ja so kurz vor Saisonende irgendwie chaotisch ist. Die MLS, also in den USA, hat noch eine Woche bis zum 23. April geöffnetes Transferfenster. Und da steht jetzt ein Wechsel von Frederik Jensen in die MLS zu St. Louis City im Raum, der passieren könnte. Vielleicht verzögert sich es auch noch eine Woche oder zwei kann sich nicht verzögern, aber vielleicht noch eine Woche. Man braucht ihn nämlich eigentlich. Arne Meyer, der meistens für ihn reingekommen ist, hat jetzt ja die Rotsperre eingesammelt. 2 Spiele ist er raus. Bin ich mal gespannt, ob das dann vielleicht jetzt die Transferverhandlungen irgendwie beeinflusst. Christian Jakic zudem angeschlagen ausgewechselt worden. Gerade noch vergessen, Oxford und Kabadayi fehlen natürlich noch. Von daher im Mittelfeld gerade ein bisschen spannend, wie das aussieht. Wir haben das Thema bei Bochum schon gehabt. Augsburg war eigentlich, ich finde, katastrophal ist schon gut beschrieben, auch wenn man am Ende das 2:1 gewonnen hat. Also war wirklich deutlich schlechter dazu in Unterzahl. Also es war wirklich kein guter Auftritt. Finn Damm hat da wirklich sehr, sehr viel gerettet noch. Irgendwie lief gar nicht richtig gut. Also wirklich in keiner Weise hat Augsburg da irgendwie einen guten Eindruck gemacht. Wechseloptionen gibt es da einige, die man natürlich klar nennen kann. Cedric Cesiger wird wahrscheinlich für Schlotterbeck in die Startelf rücken. Rex Bitschei könnte den ohnehin angeschlagenen Jakic ersetzen. Spannend wird halt bei Jensen, wenn er wirklich raus ist. Mert Kömür hat dieses späte Tor gemacht, kann sich da natürlich empfehlen. Tietz könnte vielleicht wieder in die Startelf rücken. Überraschend vielleicht sogar Berisha ein Kandidat. Also wirklich da ist so ein bisschen was möglich. Oder halt, wie gesagt, Jensen startet wieder möglich. Auch dass Jakic auf der Doppel-6 startet, Rex Bitschei auf die Doppel-10 geht. Ist wirklich alles möglich gerade. Außerdem würde ich sagen, Kudusu drängt auf der rechten Seite so ein bisschen für einen doch eher blassen Wolf in Richtung Startelf. Bei den Frankfurtern fällt niemand sicher aus, fraglich dagegen Kevin Trapp. Wir wissen nicht so genau, wie die Situation ist. Wir haben ja gesagt, letzte Woche schon, er wurde halt aus dem Europa-League-Kader fürs Viertelfinale genommen. Das heißt, Tottenham wird auf jeden Fall noch verpassen. Zum Wochenende wissen wir es nicht. Da wird aber generell spannend. Er hat jetzt in einem Interview hat er gesagt, er möchte sich da nicht über die Mannschaft stellen. Die Mannschaftslösung ist wichtig. Was halt natürlich auch heißt, wenn Kawa Santosch im Auge von Dino Topmüller die bessere Chance gibt, die Champions League zu erreichen oder oben dabei zu bleiben, dann wird Trapp da nicht mucken und sagen hier, oder Stinkstiefel sein als Kapitän quasi. Ist eine gute Aussage. Die Frage ist natürlich auch immer, ist das eine öffentliche Aussage oder kann man das auch intern dann so sehen? Das gibt natürlich immer zwei Sachen. Also da möchte ich auch nichts bezweifeln. Ich möchte es nur in den Raum stellen. persönlich hoffe ich so ein bisschen, dass man eine Lösung findet, die auch Trapp da irgendwie mit einbezieht, weil er halt schon für Frankfurt ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist. Könnt mir vorstellen, vielleicht Trapp in der Bundesliga, Kauer Santosch in der Europa League spielen lassen. Gerade wenn man weiterkommt, wäre es natürlich die richtige Lösung für mich. Und dann im Sommer eher einen klaren Cut zu machen und zu sagen, so, Kauer Santosch geht jetzt in die erste Elf und Trapp wird eher die Nummer 2, spielt vielleicht auch dann nächste Saison Pokal oder so. Gibt es ja durchaus Optionen, wie man das irgendwie lösen kann. Ja, eigentlich müsste man ihn dann ja verkaufen. Also finanziell auf jeden Fall. Ja. Aber die Frage ist halt, will ihn jemand haben und zahlt jemand das hohe Gehalt und will man ihn verjagen, wenn er in Frankfurt glücklich ist oder so? Also ist halt schwierig, ne? Schwierige Situation einfach in die erste Elf und Trapp wird eher die Nummer 2, spielt vielleicht auch dann nächste Saison Pokal oder so. Gibt es ja durchaus Optionen, wie man das irgendwie lösen kann. Ja, eigentlich müsste man ihn dann ja verkaufen. Also finanziell auf jeden Fall. Ja. Aber die Frage ist halt, will ihn jemand haben und zahlt jemand das hohe Gehalt und will man ihn verjagen, wenn er in Frankfurt glücklich ist oder so? Also ist halt schwierig, ne? Schwierige Situation einfach, ja. Eigentlich müsste man ihn abgeben, wenn man ihn der Stammspielerrolle entraubt. Ja, das ist korrekt. Außerdem noch fraglich, Ansgar Knauf, da hieß es schon letzte Woche, er soll gegen Tottenham vielleicht zurückkehren. Diese Woche heißt es wieder. Vielleicht ist er dann am Wochenende zurück, wir wissen es nicht. Rasmus Christensen war zuletzt ein bisschen angeschlagen, hieß es, hat aber gegen Heidenheim dann trotzdem gespielt. In der Europa League wird er relativ sicher auch wieder spielen. Könnte dann natürlich bedeuten, dass er gegen Augsburg eine Pause braucht. Aber, ich habe es gerade schon gesagt, Christensen ist in der Startelf geblieben. Das heißt, Frankfurt hat wirklich aus dem Bremen-Spiel gelernt und hat gesagt, wir bleiben voll im Fokus, setzen fast komplett auf die erste Elf und langen da voll zu. Vielleicht habe ich Bremen auch Unrecht getan und Bremen hat es einfach nur so gut gemacht. Ja. Flo hat da bestimmt eine klare Meinung zu. Ja, natürlich, so ist es gewesen. Ja. Also, ich finde auch, Bremen hat es in dem Spiel gut gemacht. Ich fand gegen schwere Gegner das hat man jetzt beibehalten. Es lief gut gegen Heidenheim. Jetzt ist halt die Frage, ist es dann was die Fitnessprobleme bringt? So, Tottenham hat 8-mal rotiert am Wochenende, wird frischer am Donnerstag kommen. Dazu könnte es über die volle Distanz gehen, 120 Minuten, dann wird man halt vielleicht müde sein in dem Augsburg-Spiel. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Für mich klarer Gewinner des vergangenen Wochenendes Faris Chaibi. Der hat schon gegen Tottenham nach Einwechslung gut gemacht und dann gegen Heidenheim für mich der klare Aufsteiger gewesen, Matchwinner zusammen mit Ekitike. Bisschen muss man da natürlich auch die Spurs-Startelf im Auge behalten. Wenn's Chaibi so gut gemacht hat, dass er gegen die Spurs starten darf, dann kann es natürlich sein, dass er am Wochenende rausgeht. Ich könnte mir vorstellen, gegen die Spurs dann wieder Brown Bahoya auf den Flügeln und dann Chaibi am Wochenende drin. Sicher dürfte sein, wer von Brown Bahoya und Chaibi gegen die Spurs fehlt, spielt höchstwahrscheinlich am Wochenende. Also von den dreien, wer eine Pause kriegt, darf dann am Wochenende ran. Ich erwarte am Wochenende dann wieder Usun für Götze. Denke, das hat sich auch bewährt, das hat gut funktioniert, einfach die beiden wechseln zu lassen. Und dann, ja, kommt halt die Frage, ob Christensen fit ist, da würde Collins reinrotieren. Höchstwahrscheinlich dann Oscar Højlund, der ist ja in der Europa League gar nicht registriert, der darf nicht spielen, der könnte natürlich dann zum Wochenende auch wieder für wahrscheinlich Larsson, vielleicht Skiri in die Startelf kommen. Bei den Spielerempfehlungen für mich super spannend nach dem Tor und natürlich jetzt auch mit der Jakic und Jensen-Situation quasi Mert Kömü, 1,15 Millionen, hat keine Startelf-Garantie an der Stelle, aber ist für mich eine klare Kaufempfehlung. Kudusu 250.000 würde ich auch mal reingehen. Rex Bitschei für 2,14 Millionen für mich auch eine gute Option mit den Kandidaten, die da wackeln. Bei Frankfurt vor allem Chaibi, 1,94 Millionen, jemand, den ich jetzt kaufen würde, der hat sich empfohlen. Endlich mal hat er wirklich wieder richtig gute Spiele gemacht, 2 Stück, und vielleicht kommt er jetzt im Saisonfinale nochmal zurück. Gerade wenn man jetzt auch so ein bisschen rotieren muss. Usun, 3,03 Millionen. Ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, er könnte in die Startelf rücken. Das finde ich richtig spannend. Verkaufsempfehlung an der Stelle für mich ganz klar, Eli Wahi, der trifft kein Scheunentor. Also der hat 2 Großchancen vergeben gegen Heidenheim. Das hätte deutlich komfortabler noch ausfallen können. Die Verletzungsrückkehr ist da, der Marktwert wird jetzt ein bisschen steigen, aber 4,77 Millionen. Der hat sogar Minuspunkte gemacht gegen Heidenheim. Also, boah, das braucht Zeit. Also alle sagen immer, man muss ihm Zeit geben, ähnlich Ekitike, der ist null fit, der muss sich reinkämpfen. Ja, gebt ihm Zeit über den Sommer vielleicht. Vielleicht kommt da zur nächsten Saison ein bisschen Leistung, aber aktuell, boah, wirklich weit weg davon, eine echte Alternative zu sein, würde ich auf jeden Fall verkaufen. beim Spiel. Ich glaube, Frankfurt hat verstanden, dass der Fokus bleiben muss. Ich glaube, Frankfurt hat verstanden, man muss alles geben in der Bundesliga, voll kämpfen. Diese Chance, Champions League ist jetzt da. Man kann sich jetzt das erste Mal über die Liga für die Champions League qualifizieren. Das hat man ja das letzte Mal über die Europa League nur geschafft, durch den Sieg der Europa League. Und hat die Champions League da bei den Chancen, die man hatte, hat man sie verpasst. Von daher bin ich jetzt der ganz klaren Meinung, man muss da voll All-In gehen und dann tippe ich auf einen deutlichen 0-3-Sieg in Augsburg. 3-0-Sieg wahrscheinlich, ne? Das streiten sich. Also 0-3 das Ergebnis und aus Frankfurter Sicht ein 3-0-Sieg. Ich bin hier beim 2-1 für Frankfurt. Ja, ich sehe es, es ist halt schwierig, weil wir uns im luftleeren Raum so ein bisschen bewegen, was das Tottenham-Spiel angeht, das ein bisschen was auseinanderschieben kann. Aber ich glaube auch, die Chance ist da. Ich würde sagen, bei Frankfurt kann man fast davon ausgehen, dass, also klar, wenn du jetzt alles liegen lässt, dann wirst du noch rausrutschen aus den Top 4, aber im Normal, wenn alles einigermaßen normal läuft, dann sollte Frankfurt nächstes Jahr Champions League spielen, gehe ich von aus. Ja, da hoffe ich doch sehr drauf, dass das funktioniert. Zwei Teams, die sich noch Hoffnungen machen, nach Europa zu kommen, vielleicht sogar Champions League, bei beiden nicht ausgeschlossen, sind Borussia Mönchengladbach und die treten an bei Borussia Dortmund. Das Borussen-Duell kommt mit ungewohnten Vorzeichen daher. Erstmals seit 5 Jahren steht die Gladbacher Borussia vor der Dortmunder Borussia bei einem direkten Duell, aber nur knapp. Der BVB könnte das verändern. 2 Punkte liegen dazwischen. Im Westfalenstadion hat Dortmund die letzten 11 Heimspiele gegen die Fohlenelf alle gewonnen. Wettbewerbsübergreifend, 10 davon in der Bundesliga. Den letzten Gladbacher Sieg in Dortmund gab es 2014, damals unter Lucien Favre, der ja später noch beim BVB dann war. Wie sieht's denn personell aus, Flo? Ja, also beim BVB, klar, weiterhin Sabitzer und Schlotterbeck nicht mit dabei, das ist klar. 11 Heimspiele gegen die Fohlenelf alle gewonnen. Wettbewerbsübergreifend, 10 davon in der Bundesliga. Den letzten Gladbacher Sieg in Dortmund gab es 2014, damals unter Lucien Favre, der ja später noch beim BVB dann war. Wie sieht's denn personell aus, Flo? Ja, also beim BVB, klar, weiterhin Sabitzer und Schlotterbeck nicht mit dabei, das ist klar. Can und Chukwuemeka, die beide gegen Barcelona gefehlt haben, Can mit Adduktorenproblemen, Chukwuemeka dem Zwick der Oberschenkel. Ja, müssen wir jetzt abwarten. Ich könnte mir fast ein bisschen vorstellen, dass sie auch geschont worden sind im Hinblick auf die Bundesliga, weil klar wollte man sich gut verabschieden gegen Barcelona. Das ist auch mehr als gelungen. Also das war ein richtig gutes Spiel. Aber eine 4-0-Hypothek ist dann eben in der Summe einfach zu viel gewesen, um das dann noch komplett zu drehen. Klar ist aber auch, die Leute, die gespielt haben gegen Barcelona, die haben das im Prinzip so gut gemacht, dass Kovac jetzt auch gar nicht groß Grund hat, was zu ändern. Ich denke, Riasson für Couto auf der rechten Schienenposition, das ist was, wo ich von ausgehe, dass wir das sehen. Can, ich würde ihn sogar für... ich fand die Aufteilung gegen Barcelona sehr gelungen. Bayer und Adeyemi auch beide mit auffälligen Partien. Also ich glaube, das kann man so machen. Und dann ist mir noch ein Anliegen, Nick, es hat mit Comunio nichts zu tun, aber dass wir über die Wettbewerbsverzerrung in der dritten Liga sprechen können, ja. Julien Duranville, ja, der da die Barcelona-Verteidiger auseinanderspielt, vor dem dritten Dortmunder Tor, am Wochenende im Einsatz gewesen gegen Energie Cottbus, weil die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund noch gegen den Abstieg kämpft, überraschenderweise in der dritten Liga der überragende Mann gewesen und BVB 2 schlägt Cottbus, die um den Aufstieg kämpfen mit 4-1. Das hat einfach ein Riesengeschmäckle, weil weiß ich nicht, wie man das machen will, aber Duranville hat in der dritten Liga nichts verloren. Ja. Ich muss da an der Stelle sagen, ich habe die Diskussion schon so oft geführt. Ja, ich bin auch dagegen, dass das erlaubt ist, dass das so in der Form funktioniert, aber es funktioniert halt und das musst du machen und als Team musst du die Klar, Chance nehmen. Dortmund muss das machen. Ja, machen. Natürlich. Also Dortmund muss das machen und die U23, die hat profitiert. Ja, und man alle muss da trotzdem drüber reden, ob man da nicht andere Sachen, weil das natürlich augenfällig ist, dass dieser Spieler dann, Sonntag war das Spiel mit der U23 und am Dienstag lässt er da, wen hat er da richtig alt aussehen lassen? Einige. Ja. Ja, aber das Ding ist halt, dass du, also es gibt ja Regeln, wie du die einsetzen darfst, nur die Spieler. Und am Ende ist es halt so, du musst irgendwie, ich verstehe, warum man die U23-Mannschaft komplett loshaben will. Und wenn man das macht, dann ist gut so. Aber aktuell ist es halt einfach so, dass es die U23-Mannschaften da gibt. Und du musst es möglich machen, dass junge Spieler, die in der U23 spielen, Chancen bei den Profis bekommen, damit halt die Durchlässigkeit nach oben gesichert ist, ohne dass sie für unten sofort für immer gesperrt sind. Also es gibt da Forderungen, wer einmal oben eingesetzt wurde, darf für den Rest der Saison nicht mehr unten spielen. Ja, nee, das ist ja Quatsch, weil dann kriegst du ja kleine Talente nach oben. Nee, da wäre ich jetzt auch gar nicht dafür. Das ist halt immer so die Diskussion. Ich habe jetzt nur keinen konkreten Lösungsansatz, aber in dem Fall Sonntag Cottbus, Dienstag Barcelona ist halt schon, ich sag mal, ein Extremfall, ne? Aber ist es halt auch Wettbewerbs... Aber er ist ja auch dann nicht fit 100% für Barcelona, muss man ja auch dazu sehen. Also wenn der Sonntag 90 Minuten spielt, auch dritte Liga, ist anstrengend, dann, also man, ja, ich verstehe es schon, aber es ist, weiß nicht, ich kann die Diskussion nicht leiden, wenn, also vor allem, wenn man dann Spieler oder Vereine dafür verantwortlich macht, also wenn, dann muss der DFB das halt ändern. Ja, und selbstverständlich. Niemand anderes. Selbstverständlich. Ja, das heißt nicht, der BVB darf das nicht machen, dass die natürlich die Klasse halten wollen, weil das einen großen Unterschied macht, ob die U23 Regionalliga oder dritte Liga spielt, ist auch logisch. Ja? Naja, ich kann mich dran erinnern, als Werder, das war 2004, ja, Meistersaison gegen Abschied gespielt hat, in der Regionalliga, da hat Nelson Valdez noch im letzten Meisterschaftsspiel für die zweite Mannschaft gespielt, ja. Der irgendwie 10 Saisontore hatte in der Double-Saison. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass es das clubbezogen ist. Das ist überall dasselbe. Naja, dann kommen wir jetzt aber auf die andere Seite, Nick. Schauen wir uns die Gladbacher Personalsituation an. Nicolas Ngumo und auch ein Omlin sind noch nicht mit dabei in Dortmund. Auch bei Sander wird es knapp werden nach seinem Infekt. Da gab es ein bisschen die Meldung, dass das auch das Herz-Kreislauf-System angegriffen hat bei Sander. Seoane hat so sehr beschwichtigt, hat gesagt, er ist jetzt nichts, wo man sich Sorgen machen kann. Er wird noch zurückkommen, ob jetzt schon in dieser Partie schwierig. Elvedi und Reitz, die haben beide muskuläre Probleme, sind ebenso fraglich. Und dann merkt man natürlich, Reitz und Sander, beide ausgefallen gegen Freiburg. Ja, dann kam der Neuhaus auf die Position, denkt man jetzt erstmal, das ist eigentlich auch eine ganz ordentliche Lösung, aber ob es jetzt daran gelegen hat oder nicht, es war ein schwaches Spiel der Gladbacher, wie ich finde. Ich finde auch, du hast gesagt, es ist ein glücklicher Freiburger Sieg. Ich habe es jetzt nicht 1:1 über 90 Minuten gesehen, sondern nur mit einem halben. Ich möchte an der Stelle klarstellen, glücklich, wie das am Ende dann gekommen ist, dass du diesen Last-Minute-Ding halt reinhaust. Und da hast du wirklich die Situation gehabt, dass drei Freiburger einfach fit an müden Gladbachern vorbeigelaufen sind. Über 90 Minuten total verdienter Gut. Sieg. Ja, dann also, sind wir einer Meinung. Das wollte ich nämlich glücklich sagen. Glücklich wirklich nur, wie die Entstehung am Ende war. Nicht dass das Manns gewonnen hat. Ja. Das wurde mir schon mehrfach die letzte Woche um die Ohren gehauen, die Formulierung. Genau, ja, zu Recht, wie ich finde. Aber verdiente Niederlage, auch wenn sie natürlich aus den Gründen, dass es so spät war, dann bitter ist. Und Europa wird jetzt ein harter Weg. Also man hat das Auswärtsspiel in Dortmund und dann spielt es nämlich. Glücklich wirklich nur, wie die Entstehung am Ende war. Nicht dass es Manns gewonnen hat. Ja. Das wurde mir schon mehrfach die letzte Woche um die Ohren gehauen, die Formulierung. Genau, ja, zu Recht, wie ich finde. Aber verdiente Niederlage, auch wenn sie natürlich aus den Gründen, dass es so spät war, dann bitter ist. Und Europa wird jetzt ein harter Weg. Also man hat das Auswärtsspiel in Dortmund und dann spielt man auch noch auswärts in München. Und dann kann es wirklich zur Situation kommen, selbst wenn du die anderen drei Spiele gewinnst, kann es sein, dass es nicht reicht, weil so viele Teams eben involviert sind in diesen Kampf. Also es ist ganz schwierig zu prognostizieren, wie viel braucht man eigentlich. Eigentlich müsste man in Dortmund was holen, aus Gladbacher Sicht. Neuhaus, ja, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob es an ihm liegt. Es wird auf jeden Fall jetzt nicht so sein, dass Seoane denkt, ja, da habe ich jetzt keinen Grund, daran irgendwas zu tauschen. Dann machen wir weiter. Ich glaube, Sander oder auch Reitz, beide wären in der Hackordnung vor Neuhaus, sollte einer der beiden fit sein, dann werden sie da beginnen. Auch das wiederum sehe ich voll anders. Ja? Ich fand Florian Neuhaus, also die ersten 45 Minuten war Florian Neuhaus mit Abstand der beste Gladbacher auf dem Feld. Und dann aber der Gegner sich darauf einstellt, wenn jetzt Neuhaus vom Beginn anstellt. Aber mit Reitz lief es halt gar nicht. Also Reitz war wirklich schwach die letzten zwei Wochen, das hat gar nicht funktioniert. Ich denke, wenn Sander zurückkommt, der dürfte in die Startelf rücken. Ja. Also das lief mit Weigel sehr, sehr gut. Aber wenn nur weil Reiz zurückkommt, da würde ich jetzt nicht behaupten, dass Neuhaus unbedingt raus ist. Andererseits ist auch Sioane, der konnte mit Neuhaus die letzten anderthalb Jahre nicht wirklich viel anfangen. Ja, ich, aber es also ist auch rein nicht von der Leistung fand ich Neuhaus eigentlich gut. Wie ich das machen würde, ich glaube, da ist er auch mitgehangen, mitgefangen, so wie das Spiel lief gegen Freiburg, wäre meine Vermutung. Wir werden sehen, ob es am Wochenende überhaupt die Frage gibt, weil wenn Reiz und Sander weiter ausfallen, dann stellt sich die Frage, glaube ich, nicht. Dann dürfte es einfach so sein, dass Neuhaus drin bleibt. Wenn Elvedi ausfällt, glaube ich, dass Chiarodia die erste Alternative mittlerweile ist. Ist auch sehr gelobt worden für seine Entwicklung. Das glaube ich, dass er da reinrückt. Und dann haben wir auf der linken Seite die Frage Ulrich oder Netz. Jetzt hat gegen Freiburg Netz gespielt, nachdem zuvor Ulrich da unterwegs war. Aber da ist das letzte Wort vielleicht auch noch nicht gesprochen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei Dortmund dann. Ein Gewinner des Barcelona-Spiels für mich, trotz seines Eigentors, ist Rami Benzebaini für 3,93 Millionen. Ich glaube, die Rolle in der Dreierkette liegt ihm gut. Und er hinten in der Dreierkette, Svensson auf der linken Seite. Ich glaube, das ist das, was wir im weiteren Verlauf sehen werden. Niklas Süle kann man machen für 2,69 Millionen. Wenn wir jetzt vergleichen, welchen Marktwert ein Waldemar Anton hat, von dem ich jetzt nicht so überzeugt war. 8,74 Millionen müsst ihr hinblättern für Anton. Für 2,65 bekommt ihr Niklas Süle, der sicherlich stärker wird, je mehr er spielt. Ja, der Jan-Ulrich-Effekt, er holt sich die Fitness über Spiele, tritt da vielleicht ein. Sollte Can wirklich das so eine Sache sein, die immer weitergeht und immer weitergeht, dann ist Süle sehr interessant zu dem Marktwert. Ich finde auch Pascal Groß für 8,47 Millionen. Hat mir gut gefallen. Zuletzt kann man machen. Svensson für 3,68. Also es gibt durchaus einige Dortmunder Aktien, wo ich jetzt einsteigen würde. Bei den Gladbachern, ja, du siehst, ich habe Neuhaus hier durchaus bei den Empfehlungen für 1,37 Millionen, denn kommuniummäßig hat er ja 6 Punkte eingefahren. Da hat er das gezeigt, was wir von ihm kennen. Also sieht so Arne das durchaus so wie Nick und sagt, in der ersten Hälfte war er gut, dann war die ganze Mannschaft schlecht, er bleibt erstmal drin, auch weil Reiz es vielleicht nicht gut gemacht hat und Sander ist noch nicht so weit. Für 1,37 bekommt ihr einen sehr günstigen Spieler. Die Frage ist halt, wie gut das in Dortmund wird. Ich glaube schon, dass der BVB Rückenwind nehmen kann durch dieses Spiel gegen Barcelona. Das wird keine einfache Aufgabe. Für die Gladbacher, Luca Netz für 630.000 kann man auf jeden Fall mal reingehen. Ja, also Ulrich hat auch 4 gelbe Karten, wo wir jetzt hier dabei sind. Also entweder behält er sowieso den Stammplatz oder Ulrich kommt rein, holt sich die 5. gelbe ab, dann darf Netz sowieso wieder. Netz zudem zuletzt auch immer von der Bank gut gepunktet, muss man an der Stelle sagen. Also 630.000 würde ich auf jeden Fall machen. Vielleicht sogar einen Kevin Stöger reinnehmen. Also auch das ist eine Möglichkeit. Hack beispielsweise auch jemand, der von der Gelbsperre bedroht ist. Stöger theoretisch ja auch jemand, der neben Weigl spielen könnte. Ja, das ist, glaube ich, was wir bei Gladbach noch nicht gesehen haben. Aber diese Rolle kann er eigentlich auch. Ja, er ist an der Stelle, ich verstehe es. Und so wie Player war wirklich schlecht in dem Spiel. Also Player hat keinen Ball angenommen gefühlt. Und Hack ist Gelbsperren bedroht, aber Kevin Stöger kam rein und hat wirklich den lustlosesten Auftritt aller Zeiten hingelegt vor dem Tor. Ja, hast du André Silva in Stuttgart gesehen? Ich habe ihn gesehen. Okay. Aber noch, ich habe vor dem Tor, vor dem 1:2 spielt, ich habe gesagt, Freiburg läuft kräftemäßig an 3 Spielern vorbei. Der erste Spieler, an dem vorbeigelaufen wird, ist Kevin Stöger, der ist 10 Minuten vorher eingewechselt worden. Der bleibt einfach stehen. 10 lange Minuten. Maximilian Eggestein nimmt sich den Ball zwischen den Innenverteidigern, dreht auf, läuft los und Stöger schaut ihm hinterher. Ja. Kein Meter hat er sich bewegt. Maxi ist eine Rakete. Also der Auftritt war wirklich eine Frechheit. Ja. Der Auftritt von Stöger war wirklich, wirklich eine Frechheit. Das habe ich so 1:1 nicht mitbekommen. Deswegen, ist er Vorsicht zu genießen mit den 5 Millionen. Ja, also, wir wissen halt, wenn er spielt, nominell, dann ist er für 5 Millionen ein Schnäppchen. Aber ja. Genau, also die Punkte sind gut und eigentlich nominell sollte er jemand sein, der gerade an der Startelf kratzt. Aber wenn man sich den Auftritt anschaut, wirklich eine Frechheit gewesen. Auch da würde ich dann halt sagen, vielleicht auch ein Neuhaus dann spannender, falls ein Hack ausfällt oder so. Ja. Also, Neuhaus ist mit 1,37 auf jeden Fall der interessantere, allein aufgrund des Preises. Gut, dann ist er für 5 Millionen ein Schnäppchen, aber ja. Genau, also die Punkte sind gut und eigentlich nominell sollte er jemand sein, der gerade an der Startelf kratzt, aber wenn man sich den Auftritt anschaut, wirklich eine Frechheit gewesen. Auch da würde ich dann halt sagen, vielleicht auch Neuhaus dann spannender, falls ein Hack ausfällt oder so. Ja. Also, ich hab, ja. Neuhaus ist mit 1,37 auf jeden Fall der interessantere, allein aufgrund des Preises. Gut, kommen wir zum Tipp. Ich glaube, dass der BVB das Borussen-Duell für sich entscheiden wird. Es gibt einen 2-1-Erfolg gegen Gladbach. Ja, kann ich verstehen. Die Einschätzung, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, passt es auf jeden Fall besser. Ich glaube aber, der BVB ist müde. Der BVB hat den Champions-League-Kampf hinter sich. Und ja, wir wissen es. In der Bundesliga ist immer noch mal was anderes beim BVB. Ich tippe auf ein 0-0 ohne Tore. Dann kommen wir zum letzten Spiel. Schön am Sonntagabend nochmal ins Spiel reingedrückt. Warum hätten sie nicht das Borussen-Duell auf 19:30 legen können? Dann wäre der Sonntagabend nochmal geil geworden. Aber so den FC St. Pauli gegen Bayer 04 Leverkusen, jetzt auch nicht Teams, die super unspannend sind, aber vielleicht was sehr Deutliches. Bayer Leverkusen steht kurz davor, einen neuen Unbesiegt-Rekord aufzustellen, den sie noch nicht aufstellen. Ja, dann könnte der Rekord ja sogar noch in dieser Saison fallen. Die Kiezkicker allerdings werden ihr Möglichstes geben, um das zu verhindern. Zumal man zuletzt am Millerntor eigentlich echt gut unterwegs war. Also in den letzten zwei Heimspielen Sieg und ein Remis geholt. Ein bisschen schweres Pflaster für die Gastteams zuletzt gewesen. Personell sieht's bei St. Pauli gerade aber richtig, richtig bescheiden aus. Jackson Irvine, Leistungsträger, Kapitän, ihr wisst es alle, Stressreaktion im Fuß ist die Diagnose. Ausfall, Zitat, vorerst. Was das heißt, wir wissen es alle nicht so richtig. Stressreaktion kann ja auch alles sein. Zumindest fürs Wochenende relativ sicher raus. Danach mal schauen. Nicht so gut fürs Saisonfinale. Burchard, Zoller, Metz und Sands, ihr wisst es alle, die fallen auch aus. Noah Weishaupt, krank, fehlt aktuell im Training. Elias Saad, Knieprobleme. Zudem hat Blessing gesagt, er wirkte übermüdet im letzten Spiel. Zwigala, Knieprobleme. Ritzka sollte jetzt wieder fit sein, hat das Wochenende krank verpasst. Johannes Eggestein ist im Training umgeknickt. Das heißt, selbst der könnte die offensive Chance, dass da Personaloptionen aufgehen, nicht nutzen vielleicht. Viele, viele Fragezeichen mal wieder jetzt hier bei FC St. Pauli. Schwierig. Glücklich, dass man jetzt halt wirklich diesen Sieg gegen Kiel früh genug geholt hat und jetzt so wirklich diesen Puffer hat. Der Klassenerhalt ist sehr, sehr nah. Also ich glaube nicht, dass so viele Punkte noch von den Teams dahinter gemacht werden, dass es nochmal richtig, wirklich, ja, richtig schwierig wird. Dazu hat man deutlich besseres Torverhältnis. Ja, ich gehe davon aus, dass das funktioniert. Ein Sieg wäre quasi gleichbedeutend mit dem Nichtabstieg. Also dann hätte man den direkten Abstieg schon auf 12 Punkte bei 4 Spielen und gutes Torverhältnis verschoben. Aber selbst wenn es gegen Leverkusen dann nicht reicht, der Puffer ist wirklich gut. Die einzige Gefahr ist halt wirklich, dass jetzt irgendwie diese ganzen Fragezeichen und Irvine zu vielen Ausfällen werden und das dann wirklich richtig, richtig schwer wird. Aber selbst dann, also. Ja, und sie haben wirklich ein sehr happiges Restprogramm. Also sie haben ja jetzt das Spiel gegen Leverkusen, dann auswärts in Bremen, dann zu Hause gegen Stuttgart, auswärts in Frankfurt. Das sind die nächsten 4 Spiele. Und dann ist das letzte Spiel gegen Bochum. Und da will man natürlich nicht, dass die in irgendeiner Form irgendwie in Reichweite sind. Aber die nächsten 4 Partien gehen sie auf jeden Fall jedes Mal als Underdog in die Partie. Ja, also es wird auf jeden Fall schwer, wenn jetzt halt auch Personalsorgen noch wieder akut werden, dann wird's vielleicht noch mal heiß nach unten, aber dann dafür müssten halt auch Heidenheim und Bochum oder Kiel. Die müssen erstmal Punkte holen, aber die Gefahr ist da, dass man zumindest nicht gewinnt in den nächsten 4 Spielen. Ja. Also aus eigener Kraft würde es mich auch überraschen, wenn man das schafft, sich da rauszukämpfen. Für Irvine erwarte ich Metcalf in der Startelf. Das hatten wir ja die letzten Wochen immer gesagt, dass Smith wieder zurückgeht und Metcalf dann reinkommt. Das ist jetzt nicht passiert. Man hat wirklich Irvine gerne in der offensiven Achterrolle benutzt und Smith daneben gelassen, so wie man es mit Sands schon hatte. Aber jetzt muss halt, muss gewechselt werden. Und dann ist Connor Metcalf für mich der klare erste Ersatz. Defensiv erwarte ich Van der Heyden einfach zurück in der Anfangself, wie schon im Spiel geschehen. Vielleicht bekommt auch Ritzka die Chance, die er sich eigentlich verdient hätte. Ich glaube, der wäre gestartet, wenn er nicht krank gewesen wäre. Aber ich erwarte eigentlich Van der Heyden auch als Innenverteidiger hinten gegen Leverkusen, die ja gerne mit Flanken arbeiten in dieser Saison. Würde mich überraschen, wenn man da auf die Physis verzichtet. Offensiv, Afolayan dürfte gesetzt sein. Auch Sinani spätestens nach dem Tor unangefochten. Ist Weishaupt fit, erwarte ich eigentlich ihn als drittes. Ansonsten, Gilavogui könnte natürlich in die Anfangself gehen. Dann hast du vielleicht auch einen Stürmer, der Bälle mal festmacht. Das hast du ja sonst eher nicht. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht nicht für das Spiel, aber vielleicht für die nächsten Wochen, dass auch ein Sinani jemand ist, der als Irvine-Ersatz auf die 8 gehen könnte, also in die Zentrale zurückgeht, gerade wenn Gila Wugi sich vielleicht vorne gut macht, dass man wieder einen echten Stürmer spielt und Sinani zurückzieht, um das ein oder andere Tor zu schießen. Aber gegen Leverkusen würde es mich sehr wundern. Also da erwarte ich schon eher eine defensive Aufstellung eigentlich. Und ja, die Werkself, da sieht's personell jetzt eigentlich wieder gut aus. Hermoso, Terré, Beloschian sind raus, das wissen wir alle. Aber dahinter Florian Wirtz, wieder Kandidat, soll letzte Woche eigentlich schon Startelf-Kandidat gewesen sein. Diese Woche könnte es natürlich auch wieder so sein. Man hat aber auch gesagt, wir brauchen ihn in den nächsten Wochen. Zitat von Rolfes, also man wird da auch so ein bisschen vorsichtig sein vielleicht. Vielleicht nochmal von der Bank und dann danach. Weiß man nicht. Teller ist mit einer Kopfverletzung ausgewechselt worden. Der ist fraglich, aber es soll keine Gehirnerschütterung sein. Der ist schon wieder im Training. Also ich gehe davon aus, der könnte auch ja mit dabei sein. Leverkusen wirklich frustrierend irgendwie momentan. Man hat sich in dieser Saison so sehr irgendwie von dieser Erfolgsspielstruktur verabschiedet. Und auch wird es vorsichtig sein vielleicht. Vielleicht nochmal von der Bank und dann danach. Weiß man nicht. Teller ist mit einer Kopfverletzung ausgewechselt worden. Der ist fraglich, aber es soll keine Gehirnerschütterung sein. Der ist schon wieder im Training. Also ich gehe davon aus, der könnte auch ja mit dabei sein. Leverkusen wirklich frustrierend irgendwie momentan. Man hat sich in dieser Saison so sehr irgendwie von dieser Erfolgsspielstruktur verabschiedet und auf Wirtz verlagert, dass sein Ausfall halt wirklich teuer war. Man hat die ja Meisterschaftschancen, die es jetzt gab, also Bayern hat ja mehrfach gepatzt jetzt die letzten Wochen, nicht so richtig nutzen können. Ja, dann wartet jetzt auch noch das eine oder andere schwierige Spiel. Also Frankfurt wartet noch, Dortmund wartet noch. Dann, ich habe das vorher schon angekündigt, der Vizemeistermacher Mainz. Also selbst wenn es spannend wird, musst du am 34. Spieltag gegen ein Team, was auch in so Spielen dann nochmal richtig eklig ist, muss man nur mal in Dortmund nachfragen, wie da so das Trauma aussieht. Ich glaube nicht, dass Leverkusen irgendwie nochmal richtig oben angreift. Man wird sich noch nicht auf die Zukunft fokussieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt schon sagt, okay, wir nehmen Spieler raus, die wir vielleicht irgendwie abgeben wollen und schauen, wie es dann weitergeht. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dort hat. Mit 90 Minuten Bankplatz belohnt wird, obwohl eigentlich genau sein Spielertyp gefordert wäre. Gerade in der Startelf, die Wirtz ja noch nicht bereit war. Irgendwie hätte ich einen Buendia sehr sicher erwartet eigentlich. Jetzt könnte ich mir halt vorstellen, Wirtz beginnt und dann kommt Buendia später vielleicht rein. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, für Wirtz muss Palacios auf die Bank. Und dann, ja, wenn Teller noch nicht 100% wird, ist wahrscheinlich Adli. Ansonsten alles wie zuletzt. Ich habe die immer wieder gefordert. Ich würde mir wünschen, dass Teller vielleicht mal rechten Flügel spielen darf und Frimpong auf die Bank geht. Aber das scheint aktuell, ja, nicht so richtig die Wahl zu sein. Vielleicht auch, weil man Frimpong jetzt nicht beschädigen will. Der soll ja im Sommer Wechselkandidat sein. Will man den Marktwert vielleicht auch nicht schmälern. Bei den Spielerempfehlungen, Metcalf 430.000, natürlich klar, muss man mitgehen. Wenn ihr es riskieren wollt, Wagner 160.000, auch eine Empfehlung. Bukalfa 230.000, vielleicht auch mit offensiven Ausfällen, Underdog-Guess, dass man sagt, man möchte mehr Physis ins Zentrum bekommen. Würde mich aber überraschen, wenn das passiert. Afolayan 2,63 Millionen dürfte die Startelf jetzt erstmal sicher haben. Van der Heyden defensiv auch gut gepunktet. Tapsoba hat es bei Leverkusen geschafft, hatten wir schon letzte Woche in den Empfehlungen. Der ist wieder Startelf-Spieler. Hinkapier, eine sehr gute Serie mit 8, 7, 8 und 9 Punkten. Und Arthur scheint ein echter Rotationskandidat rechts zu sein für 750.000, da zuletzt auch 3, 2, 1 und ich glaube nur einmal dann zu spät eingewechselt worden. Also da sind Punkte durchaus dabei. Beim Spiel, ich glaube, St. Pauli gibt hier einen richtig harten Fight ab. Ich glaube, Leverkusen ist so ein bisschen genervt vom Meisterschaftskampf. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz ekliges 1-1 wird. Was denkst du, Flo? Naja, ich bin hier bei einem Leverkusen-Sieg beim 2-0. Irgendwie, glaube ich, wird dann das, was gegen Union nicht geklappt hat, jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser gehen. Ja, würde mich auch nicht überraschen. Also wenn Leverkusen jetzt zurückkommt, aber St. Pauli war zuletzt auch eigentlich richtig gut dabei. Deswegen dachte ich mal, ich gehe hier auf das überraschende Ergebnis. Damit sind wir durch mit allen neuen Spielen fürs Wochenende. Aber wir haben ja heute schon wirklich viel über Gelbsperren geredet. Jetzt kommen noch unsere Top 6 Spieler, also jeder 3 natürlich, die Top 3 der Woche. Wer profitiert von Gelbsperren, wo Gelbsperren drohen in den kommenden Wochen? Und du darfst einfach mal mit deiner 3 anfangen. Da sind wir wieder in deinem Spezialgebiet. Richtig, wir sind bei der Partymaus beim SV Werder Bremen. Leo Bittencourt 2,43 Millionen ist sein Preis, hat sein Standing auch nochmal erhöht mit dem sauberen Assist zum Burke-Tor. Ich finde, er hat es auch sehr gut erklärt, dass der Pass wesentlich einfacher war, als er aussah, weil einfach der Kanal, ja, der Passkanal war so riesig, der da auf einmal aufgegangen ist, dadurch, dass das Jelch eben rausgerückt ist, hat er gesagt, sieht schwerer aus, als es war. Ehrt ihn auch, ist aber ganz klar, er ist im Moment, wenn Lean oder Stay ausfallen oder gesperrt sind, ist er derjenige, der reinrückt. Da gibt's gar keine Diskussion. Stay steht bei 9 gelben Karten. Das ist, glaube ich, relativ klar, dass er noch einmal zuschauen muss, gesperrt. Und Bittencourt, wenn er spielt, punktet er gut. 2,43 Millionen finde ich einen sehr guten Preis für ihn. Ja, kann man auf jeden Fall mitgehen. Bittencourt hat ja durchaus auch schon einfach gezeigt, dass er die Rolle ausfüllen kann. Auf meiner 3 habe ich jemanden, da habe ich vorher schon mal drüber gesprochen, über den Spieler. Und ich habe auch schon angeteasert, dass er noch kommt bei den Mainzern. Arnaud Nodin, 650.000 kostet er gerade. 8 Punkte bisher geholt, 2,0 Punkte pro Spiel. Es ist auch ein bisschen gecheatet, weil er ja auf mehrere Arten gerade eine super Empfehlung ist. Aber ich wollte ihn einfach hier nennen, weil es halt auch so ist, dass hier Gelbsperren helfen können. Zum einen natürlich akut der Ausfall von Nebel, möglicherweise im Wede, wo er aushelfen kann. Dazu Lee steht bei 4 gelben Karten, hier droht eine Gelbsperre. Könnte also sein, dass er hier wirklich auf verschiedensten Arten hier ja die nächsten 2-3 Wochen zu Spielen und Einsatzzeiten kommt. 4 Punkte hat er jetzt beim ersten längeren Einsatz geholt. Das macht auch Hoffnung, dass er, wenn er da ein bisschen länger in der Startelf unterwegs ist, richtig gute Communio-Leistungen bringt. Ja, kann ich mitgehen. Wen hast du denn auf deiner 2? Da gehe ich zum VfB. Jannik Keitel, 1,28 Millionen, also sehr, sehr günstig ist er noch. Und einer, der auch wie Jens Day bei 9 gelben Karten steht, das ist Atakan Karazor beim VfB. Natürlich auch da gibt es verschiedene Varianten, wie Hoeneß diese Rolle besetzen kann. Aber zuletzt war es eigentlich so, dass Keitel die Karazor-Rolle übernommen hat und Stiller eben nicht dann zurückgegangen ist. Und wenn man das Werder-Spiel gesehen hat, Stiller, der das Tor vorbereitet mit einem sensationellen Pass, der eine Großchance von Demirovic vorbereitet mit einem sensationellen Pass zur beim VfB. Natürlich auch da gibt es verschiedene Varianten, wie Hoeneß diese Rolle besetzen kann. Aber zuletzt war es eigentlich so, dass Keitel die Karazor-Rolle übernommen hat und Stiller eben nicht dann zurückgegangen ist. Und wenn man das Werder-Spiel gesehen hat, Stiller, der das Tor vorbereitet mit einem sensationellen Pass, der eine Großchance von Demirovic vorbereitet mit einem sensationellen Pass. Ich glaube, der ist in der Rolle, die er jetzt spielt, für den VfB so wichtig, dass dann eher Keitel den Zuschlag bekommt und für 1,28 Millionen sind wir noch richtig, richtig günstig dabei. Ähnlich wie bei Stay, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Karazor nochmal eine Sperre absitzen muss im Laufe der Restsaison, ich würde die sehr nah bei 100% ansiedeln. Von daher seid ihr da mit dem Marktwert zu Keitel noch sehr, sehr gut dabei und seid dann eben ja dem Feld vorne weg, wenn auf einmal Karazor gesperrt ist und alle gucken, was ist mit Keitel, und dann sagt er, ja, habe ich schon bei mir im Team. Ja, könnte er glänzen. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Mag Janne Keitel ja auch sehr gerne und hat es jetzt endlich mal geschafft, so verschiedene Optionen für den VfB zu sein. Hat jetzt auch länger schon wieder nicht mehr gespielt gehabt, aber jetzt im April gerade den Startelf-Einsatz gegen Bochum gehabt und dann gegen Werder Passlack bei 4 Gelben. Maxi Wittek steht bei 8, also sind noch 2 Gelbe zu holen, aber hat auch schon generell eine höhere Frequenz. Theoretisch könnte es sogar sein, wenn Philipp Hofmann da im Sturm ausfällt, der steht auch bei 4 Gelben, dass wir eine Doppelspitze Masuras-Holtmann sehen, auch eine Möglichkeit. Ich erwarte dann wahrscheinlich eher Boadu, wenn sich die Situation mit Hacking wieder beruhigt hat, da im Sturm. Also weiß man auch nicht so genau, vielleicht dann aber wirklich diese Doppelspitze. Also es gibt einige Möglichkeiten für Holtmann, um da jetzt die letzten Wochen nochmal in die Startelf zu stoßen. Theoretisch könnte es ja sogar sein, dass irgendwie er jetzt schon Startelf-Kandidat ist, wenn irgendwie Bernardo in die zentrale Innenverteidigung geht und Wittek dazu rückt, wobei das eher selten passiert. Also Bernardo ist schon meistens eher Halbverteidiger. Jo. Wen hast du an deiner Spitze? Ja, da habe ich einen, der auch 2 Möglichkeiten hat, wie er es schaffen kann, in die Startelf zu rücken. Eigentlich 3. Und das ist Philipp Tietz. 3,47 Millionen ist sein Marktwert. Hat die Vorlage gegeben zum Siegtor für Kumje. Das war ein sehr, sehr guter Pass mit dem linken Fuß. Habe ich ihm so gar nicht zugetraut. Ich habe schon erwähnt, dass natürlich trotzdem niemals die Mitte so auf sein darf. Beim Bochumern bin ich auch bis jetzt ratlos, warum das so ist. Aber bei den Augsburgern Isende und Claude Maurice, beide mit 4 gelben Karten und beide Spieler, für die Tietz durchaus in die Startelf. Also bei Isende ist es, glaube ich, relativ klar, dass wenn Isende verletzt ist, dass Tietz dann reinkommt. Bei Claude Maurice gibt es sicherlich auch andere Optionen, wie das gelöst werden kann. Aber auch da kann es sein, auch eine Doppelspitze mit Isende und Tietz haben wir schon gesehen. Das ist eine Möglichkeit. Und dann die dritte Option für Tietz ist einfach, dass er sich auch mal wieder an Isende vorbeiarbeiten kann. Ja. Gut, der hat sich zuletzt, Isende, zuletzt sehr torhungrig auch, durchaus, Nick. Aber jetzt ist auch Tietz in der Position, dass er da vielleicht auch wieder reinstechen kann. Da hast du den Wortwitz nicht richtig aufgenommen. Ja, die haben wir auch noch. Ja. Ich mit Isende und torhungrig. Ja. Ich hätte ihn Essende sagen müssen, damit man den Wortwitz richtig verstanden hätte. Naja, es ist ein bisschen, er hat sich ein bisschen im Äther verhangen. Deswegen habe ich so ein bisschen rumgestammelt. Nix Reaktion war nicht die ich mir darauf erhofft hatte. Naja. Aber Tietz, nichtsdestotrotz, 3,47 Millionen, das würde ich machen. Und dann schauen, was wird. Ja, schauen wir mal, was wird. Auf meiner Eins habe ich jemanden, der hat ähnlich viele Optionen, also sogar bei, was Gelbsperren angeht, sogar 3 Optionen. Also wirklich allerhand Optionen reinzukommen. Und das war jemand, der durfte jetzt schon starten, Kevin Schlotterbeck, 4,17 Millionen. Der hat jetzt wieder bewiesen, dass er in der Startelf richtig abliefert. 6 Punkte gab es bei dem Einsatz, den er während der Sperre von Zesiger jetzt hatte. Vorerst wahrscheinlich jetzt wieder auf der Bank für den kommenden Spieltag, aber danach alle Möglichkeiten offen. Cedric Zesiger, 4 gelbe Karten. Chris Lane Mazzima, 4 gelbe Karten. Da ist so ein bisschen offen, wenn Mazzima rechts ausfällt, Crovelego könnte rübergehen oder Banks könnte reinkommen. Da gibt's auch Alternativen. Also weiß man nicht, ob dann Schlotterbeck die erste Option ist. Bei Zesiger aber auf jeden Fall. Und dann natürlich Crovelego selbst, der sehr, sehr gerne gelb sind. Er steht bei 9 Verwarnungen schon. Also der wird auch sehr, sehr sicher nochmal eine gelbe sammeln jetzt im Saisonfinale. Alle 3 Innenverteidiger wackeln. Kevin Schlotterbeck ist eigentlich überall erster Nachrücker. Würde mich überraschen, wenn nicht. Von daher kommt ja auch immer nochmal rein. Und dann sage ich ganz ehrlich, für 4 Millionen, wenn ihr da jemanden sucht, der dann, wenn er mal spielt, wirklich krass abliefert. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Mein Kader, ich habe gerade relativ viel Geld über und es fehlen eher die Spieler, die mir da richtig gut punkten. Da würde ich gern mal 4 Millionen in Schlotterbeck investieren und habe ihn auf der Bank. Und wenn er dann starten darf, wechsle ich ihn ein, also bringe ich ihn in die Anfangsformation. Für mich ganz, ganz klare Option jetzt für das Saisonfinale. Ja, das ist gerade, glaube ich, am Ende von der Comunio-Saison. Da hast du lieber einen Spieler, der zwar nicht immer spielt, aber wenn er spielt, dann liefert er ab. Die in der Breite nutzen einem dann manchmal nicht so viel weiter. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, und damit sind wir am Ende für die heutige Folge. Ich hoffe, wir konnten euch ähnlich gute Tipps geben wie letzte Woche. Da haben wir wirklich viele unserer Vorschläge eingeschlagen, hat viel getroffen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, du hast auch deinen Spaß gehabt, Flo. Ja. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich bedanke mich auch, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, danke. Ich werde die Geburtstagsgrüße werde ich ausrichten, aber er hört auch unser Podcast, von daher wird er das selber hören. Ja, vielleicht noch ein kleiner Tadel, weil eigentlich wollte er gestern noch die Wäsche in den Schrank räumen, hat er nicht gemacht. So. Das ist eine Frechheit. Ja. Da gibt's jetzt ein Gummibärchen weniger auf dem Geburtstag. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, du hast auch deinen Spaß gehabt, Flo. Ja. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich bedanke mich auch, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, danke. Ich werde die Geburtstagsgrüße werde ich ausrichten, aber er hört auch unser Podcast, von daher wird er das selber hören. Ja, vielleicht noch ein kleiner Tadel, weil eigentlich wollte er gestern noch die Wäsche in den Schrank räumen, hat er nicht gemacht. So. Das ist eine Frechheit. Ja. Da gibt es jetzt ein Gummibärchen weniger auf dem Geburtstagskuchen. Da muss man auch mal in sich gehen, ob das ist, was man machen möchte. Ja, dass ihr die Endgeräte eingeschaltet habt, da freue ich mich auch. Das klingt sowas wie Hansi Rosenthal irgendwie gesagt hätte in den 70ern. Aber wir sind dabei. Ja? Wir kennen unser Publikum. Dabei bist du doch hier der für die altmodischen Formulierungen zuständig ist. Einmal anschalten und dann dem Pfleger sagen, er kann die Fernbedienung wegnehmen. So, für euch da drauf. Gut, ja. Wir hören uns dann, beziehungsweise ihr hört die Kollegen. Flo, du bist nächste Woche dran, ja. Ich ausnahmsweise mal nicht. Ich mache mal wieder Pause eine Woche, nachdem ich die letzten Wochen immer dabei war. Ihr hört Flo nächste Woche, mich dann in 2 Wochen wieder. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Kommunio-Wochenende. Gebt Vollgas und euch euren Teams natürlich allen viel Erfolg, es sei denn, ihr spielt gegen Freiburg oder Frankfurt.